Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kaboom, Junge. Heute reden wir über Assassin's Creed. Und ihr fragt euch sicherlich, ihr habt doch schon mal drüber geredet. Ja, aber ist lange her, deswegen reden wir einfach nochmal. Und letztes Mal habe ich mit dem Markus drüber geredet und dieses Mal rede ich einfach mal mit dem guten Jürgen. Hallo Jürgen. Servus, hallo. Ha. Wenn ihr euch übrigens wundert, wo Markus ist, der ist irgendwo in Italien und kämpft gegen den Papst in der Untergrundarena. Wie sich das so gehört. Mehr erklären wir nicht. Mehr erklären wir einfach nicht. Das passiert manchmal. Ne? Ja, Requiescat in Pace und so. Ja. Ah, Assassin's Creed. Was war dein erstes Assassin's Creed? Wie kamst du zu der Reihe? Erzähl. Es war so, dass ich mir meine Xbox 360 von meinem ersten Azubi-Gehalt gekauft hatte. Und da habe ich mir zwei Spiele zugekauft. Das erste Mass Effect und das erste Assassin's Creed. Ah, okay. Oh, nice. Oh, no, ja, cool. Das habe ich schon gut richtig zugegriffen, würde ich behaupten. Da hast du wirklich gut zugegriffen. Ja, das ist nicht schlecht, nicht schlecht. Wie bist du darauf aufmerksam geworden damals? Einfach durch Spielezeitschriften? Ich war Abonnent von der GamePro damals noch. Und wurde natürlich hoch gepriesen. Nicht so unrecht, wohlgemerkt. Ja. Und dementsprechend hat sich die Frage für mich nicht gestellt. Ja, bei mir war das so, ich bin auf... ich hatte damals die GameStar abonniert. Da war ich noch PC-Spiele. Und mit dem besten PC... Aller Zeiten. Es gibt keinen besseren. Bin ich damals durch Artikel drauf gestoßen. Ich so, oh, ja, hier, du spielst so in so einer alten Epoche, zu Zeiten des Richard Löwenherz und so weiter. Und ich so, oh, das ist schon cool. Aber hier trägt einer eine Uhr. Ich so, oh, das ist ja interessant. Und dann kam das damals raus. Und dann habe ich mir natürlich offiziell besorgt. So offiziell, wie es ging. Offiziell, wie es ging. Ich habe es einfach runtergeladen. Fuck it. Und konnte es dann auf meinem Uraltrechner in 640x480 spielen. Im Windows-Modus. Alle Details unten. Und jede Zwischensequenz hatte 5 Minuten gedauert, bis ich fertig war, obwohl ich schon fertig war mit Sprechen. Also hast du quasi die PS1-Version gespielt? Im Prinzip schon, ja. Es war fürchterlich. Aber ich habe das so durchgespielt. Natürlich. Weil man hatte ja früher nichts anderes. Ja, ne? Ja. Ah, je, wie ne. Da habe ich schon etwas bessere Erfahrungen gehabt. Richtig. Wer übrigens nicht weiß, was von ihr reden, bitte euch, Leute, es ist Assassin's Creed, das kennt mittlerweile jeder. Das ist eines der größten Assassin's Gaming-Franchises Creed. Der Welt. Also. Richtig. Assassin's Creed ist eine Computerspielreihe von Ubisoft Montreal entwickelt und wurde von Ubisoft selbst entwickelt. Sie erschien im Europa am 15. November 2007 für die PlayStation 3 und Xbox 360 und es folgte am 11. April 2008 eine Windows-Version. Es gab damals keine Demos dazu oder sonst irgendwas. Es war einfach nur, hey, hier ist das Game. Es war einfach da. Es ist grau und ihr solltet es spielen. Und das haben wir dann auch. Starker Nebel, tatsächlich ein relativ starker Nebelfilter drüber gewesen, ja. Grau-blau eigentlich so. Sehr, ja, war aber auch mit zu der Absicht. Es war nicht so eine kristallklare Auflösung. Es war mit Absicht, glaube ich, so ein ganz leichter Nebel drüber gelegt, damit du wirklich das Gefühl hattest, in der Simulation zu sein, glaube ich. Ja, und außerdem war das zu der Zeit, wo Spiele keine Farbe haben durften. Das sowieso, das war sehr farbentsättigt, ja. Das war fürchterlich zu der Zeit. Wir auch immer auf die Idee kommen, Spiele müssen grau, braun, blau und hässlich sein. Aber nur, Assassin's Creed aber kam damals raus, war ein Riesenerfolg. Ich habe den ersten Teil damals echt gern gespielt gehabt. Es war was Neues. Erstens war was Neues, weil du am Anfang wurdest du als Desmond Miles vorgestellt, der in irgendeiner Simulation hockte und in so einem so gewissen, es ist völliger Bullshit, in einem Animus, der deine Körperflüssigkeit scannt? Fragezeichen? Nein, der liest quasi deine DNA aus. Ja, richtig. Und dann kannst dass du über da deine DNA in die Erinnerungen deiner Vorfahren gehen kannst. Richtig, sage ich ja, purer Bullshit. Und so kannst du dann deine Erinnerungen nachleben. Und sozusagen, die sind auf der Suche nach speziellen Artefakten, die man nur finden kann, wenn man anscheinend die sich da reinbegibt und sozusagen die Sachen nachspielt, Anführungsstriche oben, Anführungsstriche unten. Und du bist Desmond Miles, wirst entführt von den Templern oder wer gesagt, weil seine Blutlinie bis ganz weit zurückreicht zu den allerersten Assassinen tatsächlich. Richtig, das erfährst du aber erst viel, viel später. Jo. Dass du halt dann zurückreist und du kommst in so ein komisches Labor und musst halt für diese Leute, das ist halt ein Typen namens... Für Abstergo. Richtig, für einen Typen namens Riddick und eine Frau namens Lucy Stillman. Für die sitzt du dann in diesem komischen Ding drin und machst halt und bist halt hauptsächlich bist du in dieser Welt unterwegs. Was mich so ein bisschen angekotzt hat, war, wenn sie dich immer rausgezogen haben aus dem Animus. Das war meistens immer am Ende von einem Kapitel, wenn du da halt deine Assassinierung abgeschlossen hattest. Richtig. Dann kamst du erstmal zurück und da warst du wieder Desmond und du durftest dich in dem Teil eigentlich nur in dem Laborteil bewegen, wo auch der Animus steht. Das wo alles also, weiß war und alles übersättigt mit ja, es Weiß. Ja, es war, als wärst du beim Zahnarzt, ganz furchtbar. Und, furchtbar. Es hat eigentlich nicht so viel Sinn gemacht, bis halt zum, in Anführungszeichen, Plot-Twist am Schluss. Ja. Aber erstmal bist du halt in Jerusalem mitunter unterwegs, ja. Im Heiligen Land zur Zeit der dritten Kreuzzüge, richtig. Richtig. Du spielst Altair Abin Lachat oder so ähnlich. Richtig. Der gute Altair. Ha. Der eigentlich ein Meisterassassin ist, aber ganz am Anfang der Geschichte Scheiße baut, weil er eigenmächtig handelt. Weil er ein ignoranter Wichser ist. Ja, alle sagen hier, wir sollten nur die Informationen sammeln, wir sollen gehen. Ja, aber wir könnten doch den General von den Tempelrittern doch gleich jetzt ausschalten. Und dann geht das schief und dann wird er degradiert. Ja, und man wird ihm alles abgenommen. Er wird auf sozusagen umgebracht und von seinem Boss Al-Mualim. Ganz vertrauenswürdiger Kerl, ja. Seine historische Figur, die es tatsächlich damals gab. Das ist so bekannt für die Assassinen, für die Assassin's Creed Reihe, dass es so historische Figuren immer wieder einwürfeln, die deinen Charakter natürlich, dein fiktiver Charakter, das dann mit denen durch die Gegend rennt. Mhm. Deutsche Sprachausgabe war sehr, sehr gut. Desmond Miles wird gesprochen von Thomas Friebe. Und Altair wird gesprochen von Markus Pfeiffer. Und das sind halt bekannte Stimmen. Sehr, sehr gute bekannte Stimmen. Ich fand die deutschen Stimmen eigentlich immer sehr, sehr gut. War cool. Es ist Ubisoft. Die machen halt bei den deutschen Sprechern eigentlich immer viel richtig. Richtig, ja. Und spielerisch ist es tatsächlich so, handlungstechnisch würde ich nicht sonderlich verraten, da würde ich einfach nur über die Spiele drüber gehen. Spielerisch ist es tatsächlich so, du wirst halt in diese Welt geworfen, in verschiedene Levelbereiche, in denen du Sachen erledigen musst, um deine Ziele zu finden. Das war am Anfang noch so. Zum Beispiel musstest du so in einer Art Minigame-Sammlung Leuten Informationen klauen. Ja, du kommst halt in jede Stadt, gehst in halt das Assassinenbüro. Und dann sagt er halt hier, Informant, du musst halt den Informanten abhören, das heißt, du versteckst dich irgendwo und hörst sie ab. Oder was Stefan gerade gesagt hat, du musst was klauen. Das heißt, du schleichst den halt hinterher und in dem richtigen Moment, in dem Quicktime-Event klaust ihm das halt. Und es war doch immer noch was Drittes. Hast du noch Wettrennen. Wettrennen hattest du auch noch gegen irgendjemanden, so parkourmäßig. Das ist auch eine der Besonderheiten von den Assassin's Creed-Teilen, die ja von der Bewegungsart richteten die sich immer an die davor erschienenen Prince of Persia-Teile, weil der Prinz so dermaßen cool beweglich war mit Parkour und so weiter, dass sie dann da übernommen das haben. Das sollte ja ursprünglich auch ein neuer Prince of Persia-Teil werden, der dann richtig, halt eine eigene Richtung eingeschlagen hat, ja. Die Bewegung war noch zu flüssig. Du hast das vorher noch nie gesehen, dass Bewegungen wie beim Klettern so flüssig waren. Und das haben sie halt dann übernommen gehabt für Assassin's Creed, was sie dann auch immer wieder erweitert haben, was auch immer sehr, sehr geil war. Und da hatte sich aber noch mit, auf der einen Seite natürlich, weil es der erste Teil war, noch ein bisschen statisch gesteuert. Aber auf der anderen Seite hast du dann noch am tiefsten mitgesteuert, weil du jeden Sprung trotzdem noch halt A oder auf der PlayStation halt X drücken musstest. Ich habe es damals auf PC gespielt ohne Controller. Das heißt, du musstest, glaube ich, die Leertaste oder was auch immer. Und WASD, Leertaste und Shift gleichzeitig gedrückt halten und mit die Maus bewegen oder irgend so eine Scheiße. Furchtbar. Was wir noch vergessen haben zu erwähnen, weil er degradiert wurde, hat er auch verlernt zu kontern. Ja, weil das richtig, lernst du dann natürlich. Ja. weil du ja mit jedem Rang, den du dann mit jeder Assassinierung wieder aufsteigst, weil du du in jedem Kapitel tötest du halt einen wichtigen Tempelritter. Ja. Und kommst sozusagen deinem Ziel, diesen komischen Apfel, den du da finden sollst, also dieses... Ein der Edensplitter, das, was halt Abstergo sucht, was die Templer kommst ja schon halt immer näher, gesucht haben. Und jedes halt Mal, wenn du einen assassinierst, kriegst du halt einen Teil deiner Fähigkeit zurück. Das heißt, du kriegst dann irgendwann Wurfmesser dazu, Rauchbomben. Nee, Rauchbomben gab es erst im zweiten Teil, ne? Rauchbomben gab es, glaube ich, erst im zweiten Teil, ja. Auf jeden Fall Wurfmesser und halt, dass du irgendwann endlich kontern konntest, dass du auch endlich mal vernünftig kämpfen konntest, weil das Kämpfen war sonst ekelhaft clunky. Also Kämpfe waren halt so nach dem Motto, hey... Eine Gruppe von Soldaten steht um mich rum, der erste greift an, du counterst, bringst ihn um. Der zweite greift an, du counterst, bringst ihn um. Immer schön der Reihe so, nach. So war das Kämpfen im Game. So aber war das bevor Kämpfen du deinen Konter zurückbekommen hast, war es halt einfach nur, ich schlage so lange drauf, bis er endlich tot ist. Richtig, egal wie oft er ablockt. Ja, es war furchtbar mühselig, deshalb hast du halt, bis du das Konter bekommen hast, bist du den Konfrontationen eigentlich auch immer aus dem Weg gegangen, weil du halt nicht vernünftig kämpfen konntest. Oder du bist, wie ich, die meiste Zeit geschlichen. Das kannst du natürlich auch machen. Ja, ja, das ist ja eigentlich Sinn des Ganzen. Deshalb, du sollst ja mit dem Parcours auf die Dächer, solltest dich leise bewegen, alles leise machen. Du sollst ja streng genommen sowas wie ein Geist sein. Die sollen ja gar nicht mitbekommen, dass du das machst. Richtig. Und dann solltest du auch dieser wundercoolen Assassinenklinge, wo dann erklärt wurde, warum der gute alte Eno vier Finger hat, an seiner linken Hand, ist, weil er durch ein Opfer sozusagen den Ringfinger einbüßen muss, damit er die Klinge da lang fahren kann. Damit die Klinge halt durch die Faust gehen kann, damit das halt heimlich bleibt. Ja. Richtig, genau. Und so schnetzelst du dich halt durch die ganzen Leute durch. Das sind drei Städte gewesen, ne? Jerusalem. Richtig, das sind drei Städte gewesen. Und ganz wichtig, was dann auch gemacht wurde, damit du die Karte aufdecken kannst, ist erstmal auf Türme klettern. Ja, da hat das angefangen, ja. Wer auch immer bei Ubisoft diesen Fetisch hat, dass man auf Türme klettert, aber hat ihn da ganz gut ausleben können. Das Synchronisieren eingeführt, was so ein bisschen die damalige Grafikpower halt hat spielen lassen. Ja, weil jedes Mal, wenn du auf diesen Turm geklettert bist und an eine bestimmte Stelle gegangen bist, wo ein Igel war, also nicht ein Igel, sondern halt ein Vogel. Einfach ein kleiner Vorsprung, wo du halt dich halt draufhocken konntest. Und dann konntest du synchronisieren. Hast du Taste gedrückt, dann kam die Kamerafahrt. Das war super. Die Drohne fährt raus, einmal drumherum, dann wieder zurück und dann kommt natürlich das, wofür es eigentlich am berühmtesten ist. Egal wie hoch du bist, du kannst dann von da runterspringen mit halt dem Adlergeräusch, was Stefan gerade erwähnt hat und landest einfach im Heu, ohne dass du dir was getan hast. Flonk in einem Heuwagen, by the way. Ja, ja, und auch egal von wie hoch du springst. Du landest immer wieder drin und alles ist super. Denkst du, oh ja, Gott. Du stehst dann wieder auf, dann klopft er sich das Heu von der Schulter und weiter geht's. Richtig. Es hatte auch ein paar komische Designs in den ersten Teilen. Unter anderem in dem Teil waren das geistesgestörte Leute, die dich sinnlos angegriffen und geschubst haben. Und du glaubst gar nicht, wie aggressiv mich das gemacht hat. Klar, du bist fast an deinem Ziel, hast geschlichen. Hast dich zwischen Mönchen versteckt, weil die gleiche weiße Assassinen-Montur getragen haben wie du. Ja. Und auf einmal schubst sich einer dieser verrückten Bettler, es sind Bettler gewesen, und dann schubst er dich und auf einmal werden die ganzen Wachen auf dich aufmerksam und du musst alles wieder von vorne machen. War schlimm. Weil manchmal wirst du halt desynchronisiert, weil das ist ja alles eine Simulation und du darfst dich ja nicht so verhalten. Du darfst ja nicht von der Simulation abweichen. Genau, es soll ja in Anführungszeichen genau so geschehen, wie es damals geschehen ist. Deshalb darfst du auch keine Unschuldigen töten, weil das hat Altair natürlich nicht gemacht, weil die Assassinen, die töten ja nur die sie müssen. Richtig. Deswegen hat er auch in der ersten Minute, wo er reinkam, ins Game direkt einen alten Mann umgebracht. Richtig. Und ja, deshalb ist er völlig zu Recht degradiert worden. Ja? Und dementsprechend, es war halt schwierig, so diesen perfekten Kill zu machen, gerade im ersten Teil, weil, wie gesagt, die Bewegungen selbst, er hat sich sehr hölzern bewegt, obwohl es geschmeidig... Die Bewegungen waren sehr janky, die ja, eigentlich KI nicht, zu der Zeit war es eigentlich furchtbar beste. Geschmeidig. Das ist halt nur, wenn du die neuen Teile gespielt hast und dahin zurückkehrst, denkst du, ey, der steuert sich ja wie ein alter Klotz. Ja. Dann die KI war nicht die beste. Nee, wirklich dann nicht. Hattest du ständig, wenn dich Leute entdeckt haben, die System hier, boop, boop, boop, boop, boop, boop, Geräusch. Nee, das Schlimmste war, du konntest dich ja, wie gerade schon gesagt, zwischen Mönchen verstecken und dann hast du gebetet. Dafür musstest du den Knopf gedrückt halten. Und wenn du, weil dein Daumen geschwitzt hat oder weil du dir in der Nase bohren musst, kurz A losgelassen hast und du hast aufgehört zu beten, der betet nicht, der ist der Schuldige. Ja, genau, richtig. Der Typ, der Mönch mit den Waffen an seiner Schulter, der ist auf jeden Fall der Böse. Aber kein Problem, ich renne kurz. Wenn du nicht gebetet hast, sofort. Aber kein Problem, ich renne ganz kurz im Kreis, setze mich dann auf eine Bank zwischen zwei Typen und die sehen mich nicht mehr. Ja, richtig. Ich liebe Videospiellogik. I love it. Muss wohl der Wind gewesen sein. Muss wohl der Wind gewesen sein, ja, richtig. Und wie gesagt, man tötet halt von Level zu Level die Sachen, die man töten muss. Kriegt dann am Ende diesen sogenannten Eden-Splitter, das ist ein Apfel, mit dem man scheint Leuten seinen Willen aufzwingen kann, den auch Al-Mualem gesucht hat. Und am Ende wird, die wissen die Assassinen, wo sie suchen müssen. Du als Desmond sollst umgebracht werden, weil du bist jetzt nutzlos, dich brauchen wir nicht mehr. Hm. Kommst in dein Zimmer, es wird herausgestellt, es gibt einen sogenannten Sicker-Effekt, der alles, was du erlebst, sozusagen auf dich überträgt. Das heißt, du wirst besser, du wirst schneller. Du kannst halt den Parcours plötzlich, genau. Richtig. Und kannst auch eine der Fähigkeiten, die auch der Altair kann und auch alle seine anderen Nachfahren, Radarsicht. Ja, den Wallhack halt. Den Wallhack halt, wo du Leute in verschiedenen Silhouetten sehen kannst, ob gut, böse, schlecht und so weiter. Und das kannst halt du dann auch versteckte Sachen an der Wand halt sehen. Ja. Richtig. Und dann siehst du so an deiner Wanduhr plötzlich 1000 Symbole und ist das Spiel vorbei. Yay. Denkst du, oh, was war das denn? Oh, das ist ja voll cool. Aber kein Problem. Es wurde dann in Altair's Chronicles in 2008 nicht aufgeklärt. Weil das ist ein Spiel gewesen für den Nintendo DS. Und gab es nicht auch noch Bloodlines für die PSP? Ja, aber es gab tatsächlich davor ein DS-Game, Altair's Chronicles. Hast du jemals davon gehört? Gehört, ja, aber gespielt habe ich es nicht. Es ist ein grauenhaftes Jump'n'Run Hat in Slay Stealth Game. Es ist auf dem DS. Ich bitte dich. Ja, das kann man ja gut machen, wenn man es richtig macht. Aber es ist halt nur ein Cash-Grab gewesen. Ja. Da musst du übrigens den heiligen Kelch finden. Ein Artefakt mit einer besonderen Macht, der den Ausgang der Kreuzzüge entscheiden kann. Im späteren Spiel stellt sich heraus, dass den Kelch eines Zimmermanns. Ja, den nicht ganz. Später im Laufe des Spiels stellt sich heraus, dass es sich bei dem Kelch um die erste Liebe von Altairs und Altair handelt. Einfach nur eine Frau gewesen. Verstehst du, Kelch und so weiter, Frau. Dann gab es Bloodlines, das für die PSP. Das war grauenhaft. Das lief. Das war noch kürzere Levels abgeteilt. Und lief mit 10 FPS. Lief mit 10 FPS und die Ladezeiten waren Katastrophe. Ich meine, die Ladezeiten auf der PSP waren schon oft sehr anstrengend, aber das war eins der Spiele, wo du halt wirklich, keine Ahnung, fast 2 Minuten gewartet hast, bis du weitermachen konntest. Also ich persönlich, ich liebe die PSP. Ich bin großer Verfechter der PlayStation Portable. Ich finde, das ist der bessere Handheld gewesen damals, zu der Zeit, als der DS rauskam. War für mich die PSP der eindeutig bessere. Die PSP hatte kein Pokémon. Das, ja, stimmt immer wieder. Aber ist mir egal. Ja, doch, gehen wir auch nicht weiter drauf ein. Ist auch egal. Auf jeden Fall. Mit dem Hack hattest du Pokémon? das habe ich tatsächlich auch mal ausprobiert gehabt. Ich glaube, ich habe es mal gekauft für einen Zehner. Das war furchtbar. Ich habe das nie zu Ende gespielt. Das war einfach nur. Nee, ich habe im Gebraucht-Videospielladen gearbeitet und dann habe ich es mal angetestet gehabt, als es mal da war. Und es war nicht gut. Mm-mm. Unglaublich. Aber keine Angst, dann gab es Gott sei Dank 2009 eigentlich für viele Leute auch verständlicherweise den besten Teil der Reihe, und zwar Assassin's Creed 2. Aus zwei Gründen. Der erste ist der simple Grund, dass sich in der Reihe selten die Reihe so weiterentwickelt hat wie von 1 auf 2. Ja, 100%. Es hat einen Riesensprung gemacht, sowohl grafisch als auch spielerisch, als auch und erzählerisch vor allem. Und inszenatorisch, ganz genau. Ja, ja. Und allen voran natürlich, Hauptschuld dafür ist natürlich Ezio Auditore da Firenze. Ja. Ah, hotte Hü. Er ist ein großer Charakter. Also, Assassin's Creed 2, als es damals rauskam, erschien am 17. November 2009 in Amerika, am 19. November 2009 in Europa für die PlayStation 3 und Xbox 360. Erschien dann erst ein knappes halbes Jahr später für den PC. Da kam dann Ubisoft auf die Idee, hey, wir bringen euch einen Kopierschutz, damit ihr müsst dauerhaft online sein, um das Spiel auf dem PC spielen zu können. Da gab es dann Leute, die das Spiel gehackt, das weiß ich noch, ich glaube, ich habe noch irgendwo einen Screenshot davon, die den Novo-Kopierschutz oder was immer das war, deaktiviert haben, den tollen, mit einem Crack, und dann die Seite, die offizielle Seite von Assassin's Creed oder von Ubisoft gehackt haben, und wo drauf stand, schönen Gruß von, ich glaube, Skid irgendwas, ich weiß nicht mehr, Skid Row oder sowas, der Crack kommt. Und konnte ich dann damals die gebrannte Version von Assassin's Creed 2 auf dem PC spielen. Und ja, so habe ich es dann damals gespielt. Versuch halt nicht, die Leute zu gängeln. Die finden immer einen Weg drumherum. Ja, also versuch es erst gar nicht. Das ist das Bescheuerte. Handlungstechnisch, wie gesagt, spielen wir am Anfang der Destined Miles, also in der Zukunft. In der Gegenwart, der dann von Lucy Stillman stellt sich dann heraus, oh, sie ist eine Assassinin und sie befreit dich jetzt und wir hauen jetzt ab. Und wir treffen neue Leute, den Analytiker Sean Hastings, die Technikerin Rebecca Kane. Und wir haben einen neuen Animus entwickelt. Ich mag Rebecca. Sean mag ich nicht, aber ich mag Rebecca. Ich finde Rebecca zu anstrengend für das, was sie ist. Dann hast du eine bessere Version von Animus, wo du dich auch hinsetzen kannst, aber du musst dann, jetzt musst du mehr Sickerungseffekte lernen, weil du jetzt ein Assassine bist. Du bist jetzt Teil des schon Jahrtausende anhaltenden Krieges zwischen Assassinen und Templern. Da hast du wieder die berühmte Aladdin-Szene. Vertraust du mir? Vertraust du mir? Ja, genau. Ja, und dann kommst du halt mit. Ja. Und dann hieß es, ja, die wissen zwar, wo sie suchen müssen, aber wir glauben nicht, dass der Edenapfel dort ist. Nein, wir haben herausgefunden, dass es noch jemand anderen gab. Und zwar den Assassinen Ezio Auditore da Firenze. Der natürlich zur gleichen Blutlinie gehört, durch puren Zufall. Ja, natürlich. Wie auch immer du nach Italien gekommen bist von da unten. Aber gut, im 15. Jahrhundert in der Renaissance in Italien lebt. Nice. Und so entwickelt sich das Ganze halt dann die Geschichte von Ezio. Und Ezio ist der beste Charakter. Weil sie seine Geschichte auch auf drei Teile aufgeteilt haben. Ja, unnötigerweise kann man nicht sagen. Aber dennoch. Absolut nicht unnötigerweise. Sehr gut du merkst ja zumindest, dass 1 und Brotherhood waren auf jeden Fall geplant. Also Teil 2 und Brotherhood waren auf jeden Fall geplant. Ja, nur halt der dritte nicht. Der dritte, keine Ahnung, wahrscheinlich eher so. Es war erfolgreich, also lass mal Ezio drin auftauchen. Von mir aus. Vermutlich ja. Also auf jeden Fall, der Teil spielt größtenteils in Italien, zur Zeit der Renaissance, in Florenz hauptsächlich, ein großartiges Ding, ein fantastisches Game. Die Geschichte von Ezio ist großartig mit dem es hat alles, was man braucht. Es hat Verrat, es hat Mord, es hat Intrigen, es hat den Papst. alles halt um die Borgias, was ja in sich schon eine Venedig, interessante Geschichte ist. Ja, und die Borgias gab's ja früher wirklich. Mhm. Und dass die da mit drin vorkommen und dass du da mit drin vorkommst, ist halt, oh, es ist so gut gewesen. Das ist tatsächlich immer noch einer meiner absoluten Lieblingsteile, weil die Story halt so geil ist. Ja, wo dann auch sein Synchronsprecher wirklich zu Höchstform aufläuft. Wer war das? Der gleiche, oder nicht? Das war, glaube ich, derselbe, ja. Ja, Markus Pfeiffer, richtig. Genau, das ist der später auch Geralt von Riva gesprochen hat, ja. Der mega gut. Aber nicht zu vergessen, der leider schon verstorbene Helmut Krauss als Giovanni. Giovanni, also halt Mario. Mario. Ezio. It's a me, Mario. Ich hab mich kaputt gemacht. Im Englischen haben die ganz fürchterlichen italienischen Akzent, die Figuren. Auf Deutsch nicht, Gott sei Dank. Nein, es ist ja beim Animus eigentlich so, da hat Desmond im ersten Teil ja die richtige Frage gestellt. Ich bin gerade in Jerusalem, warum verstehe ich überhaupt, was sie sagen? Ja, der Animus übersetzt automatisch. Er übersetzt dir das automatisch in deine Sprache, deshalb ist es halt Blödsinn. Warum sollte der Animus einen Akzent haben? Ja. Übersetzt dir das alles automatisch in deine Sprache. Mit Akzent. Warum? Ja. Weil, keine Ahnung. Weil es leid. Sehr schön fand ich. Auf jeden Fall. da hast du ja eben seinen Onkel Mario, weil er ja fliehen musste aus Florenz, aus jetzt nicht näher genannten Gründen. Und richtig. Dann auf Deutsch sagt er halt, hier erinnerst du dich an mich? Ich bin es, Mario. Und auf Englisch sagt er Mario. Halt original, hey, Ezio, it's me, Mario. Und er sagt, ja, ist an sich eine nette Anspielung, aber es passt halt überhaupt nicht ins Setting. Das tat schon sehr, sehr weh, das stimmt. Du kannst mir nicht erzählen, dass er nicht Mario heißt, nur damit er das sagen konnte. Vermutlich schon, ja. Auf jeden Fall, dort lernst du halt das Credo kennen, lernst wie ein Assassine zu leben, lernst wie ein Assassine zu denken und so weiter. Du hast auch wieder 1000 Sachen zum Einsammeln, unter anderem Kisten und so weiter und Federn. Du hast Housing. Aus einem bestimmten Grund. Du hast so ein ganzes Dorf, um das du dich kümmern sollst. sollst, kannst, musst du nicht, aber kannst du. Ja, wenn du aber vernünftig kämpfen willst und dich vernünftig upgraden willst, dann brauchst du schon das Dorf voll aufgewertet. Aber du bist dann gleichzeitig auf der Suche nach diesem Apfel, also halt so eigentlich so nebensächlich, eigentlich bist du nur für Rache unterwegs. An die Borgias, so ganz findest genau. Findest du so ein paar, was war das, ich glaube, irgendwelche Dinger, die du einsammeln kannst, die zeigen dir dann irgendeinen Ort, wo du dann hingehen kannst. Da findest du halt dann diesen Apfel, das ist so, ja, dein Vater hat sich darum gekümmert, ah, das ist dann das hier, schau dir das mal an und dann sammelst du halt die Sachen ein. Du musst natürlich auch bitte die Karte erkunden und die Karte aktualisieren auf den großen Türmen, selbstverständlich. Mhm. Und so bist du dann, Ezio, nimmst dann am Ende Rache so gut wie geht, bis du halt im Vatikan landest. Ja, es ist halt also Assassin's Creed 2 ist die Geschichte, wie er halt von Assassinen-Novizen halt zum vollwertigen Assassinen wird. Richtig, genau. Wo er am Ende auch dann das Ritual durchführt. Ja. Und, aber da wird ihm nicht mehr der Finger genommen. Es wird ihm, glaube ich, nur ein Brandzeichen auf den Finger gemacht stattdessen. Nee, das ist, du hast dann deinen besten Freund Leonardo da Vinci. der, ach Gott, er war so gut. Fantastisch der wird geschrieben, gesprochen fantastisch von Simon, geschrieben. Von Simon Jäger übrigens gesprochen. er so, ja, ich brauche nur deinen kleinen Finger. Oder deinen Ringfinger. Und er zieht seinen Finger hin und er haut das so dem, haha, aber dann Scherz, ich hab's modifiziert. Du hast halt so geile Sachen gehabt, wie du bist geflogen mit einer seiner Flugmaschinen und so einem Blödsinn. Purer Realismus. War das in dem Teil schon? Ja, es war natürlich, hat sich das an die, ich glaub, an die das Realität war, ich, angelehnt. Ich meine, das wäre schon im zweiten Teil gewesen, doch. Ja, es war im zweiten Teil, ja. Aber es ist natürlich realitätstreu, genau, richtig, ja. Auch mit dem Panzer, den Fall er dann waren, später gebaut hat. Auf 100 Pro, ja, fuck off. Und bist halt dadurch die Gegend gelatscht und hast halt so wieder deine Mini-Aufgaben gemacht, die diesmal nicht so repetitiv waren, die halt cooler waren. Du konntest Geld sammeln, du konntest Sachen aufbauen, du konntest Sachen kaufen, du hast Housing drin, du hast die bessere Story gehabt. Es war ein Du hast dich viel flüssiger bewegt. Viel flüssiger. Viel flüssiger bewegt. Auch wenn Ezio öfters mal auf irgendeiner Kiste stand und ich sag so, Ezio, stopp. Vor allem, wenn du die Wettrennen machen musstest, ja. Und, ja, oder irgendwo. Und manchmal springt ich er gemeint halt von hat, dem Dach halt in die falsche Richtung ab, ja. Ja, weil er sich gemeint hat, an diesem Pixel bleibe ich jetzt hängen und du kannst nichts dagegen tun. Du ausgebildeter Assassine, du. Goddammit. Das ist halt super gewesen. Dann am Ende stellt sich heraus, hey, wir müssen leider abhauen, weil wir angegriffen werden von außerhalb des Animus. Oh nein, die Assassinen haben, also die Templer haben uns gefunden. Wir müssen auf jeden Fall schnell weg hier. Wir gehen nach Monte Regioni, so hieß nämlich das kleine Dorf, was du hattest. Versuchen dann dort weiterzufinden, wo wir Dinge finden müssen und so weiter, bla bla. Im zweiten findest du ja, glaube ich. War das im zweiten, wo du den Edenapfel findest? Ich glaube schon. Ja, klar. Zwar den noch weiß. Oder? Ja, und du verschließt ihn ab. Ja, aber es ist, der wird du dir ganz schön. Ihn aber. Ja, der ist es. Oder? Doch, müsste eigentlich gewesen sein im zweiten Teil. Soweit ich weiß, ja. Ja, ist für mich alles so ein Klumpatsch. Es ist, ja, es ist so. Nee, ich glaube, der zweite endet damit, dass du gegen den Papst kämpfst, also diesen Borgia-Typen. Damit endet der. Ich glaube, da kriegst du den noch nicht, aber damit endet Wo dann auch der Mindfuck am Ende stattfindet, ja. Ja, richtig, ja. Ja, richtig. Und im Laufe des Games stößt der Protagonist auf komische Symbole, wo du so ein Minispiel machen musst, kleine Rätsel lösen, und dann schaltest du sozusagen ein vollständiges Video frei, das zwei Figuren zeigt, die ich nicht näher erwähnen möchte, die einen heiligen Apfel stehlen, also die diesen heiligen Apfel, den du besuchst, in Lebensschilder stehlen und aus einer fabrikähnlichen Umgebung versuchen abzuhauen. Und es ist so, was ist hier los? Es wird so immer wieder was eingestreut. Was ist hier los? Was kann da passiert sein? Das Ganze wird dann fortgesetzt in selbstverständlich Assassin's Creed 2 Discovery. ich wusste auch nicht, dass es das gibt, ehrlich gesagt. Das ist ich habe nie gehört, was zur Hölle ist das? Ah, das war der DS-Teil. Stimmt, ja. Das war auch wieder so ein Nintendo DS-Teil. Von so dem habe ich dann aber auch jetzt nicht gehört, da bin ich ehrlich. Ich habe davon auch noch nie gehört. Ich sehe das auch gerade in der Liste. Der Hauptcharakter aus Assassin's Creed 2 Discovery ist der Italiener Ezio Auditore da Firenze. Spiel spielt im Jahr 1490 und somit 14 Jahre nach Beginn der Geschichte Assassin's Creed 2. Im Spielerlauf findet er heraus, dass die Tempelritter, die Feinde der Assassinen, planen, die neue Welt zu erkunden. Der Spieler hat außerdem die Aufgabe, Christoph Kolumbus zu retten. Tomas de Torquemada zu töten, um die Bedrohung der Templer zu stoppen. Interessant. Why not? Warum er das als 2DS oder als DS-Titel raushauen muss, ich habe keinen Schimmer. Dennoch kommen wir dann spannender gewesen. Richtig. Dennoch kommen wir dann zu 2010, eigentlich auch einer meiner Lieblingsteile, Brotherhood. Ich bin mit Brotherhood großartig. Assassin's Creed Brotherhood. Könnte da eigentlich der Höhepunkt der Trilogie sein? Eigentlich schon, ja. Es ist auch eigentlich der Höhepunkt der Trilogie. Brotherhood ist der Aufbau der neuen Bruderschaft, geführt von Ezio. Als genau, er ist endgültig der Master Chief geworden, ja, der Assassin. Und du kannst halt im Verlauf von Brotherhood kannst du halt neue Leute rekrutieren. Richtig. Die du auch auf Missionen schicken kannst und die dadurch immer stärker werden, dass sie am Schluss sogar dann das Ritual machen können und Meisterassassin werden. Ja. Und die kannst dann auch während der Mission dann als Ablenkung dann auch rufen. Das heißt, eigentlich läufst du nur durch die Gegend und lässt deine Assassinen alles töten. Ja, das habe ich meistens machen lassen. Und am liebsten habe ich das gemacht, wenn du kurz so einen Pfeilregen machen aus so einem Haufen Leute. Knopf gedrückt hätten. Und wenn die das gemacht haben, hast du halt keine Aufmerksamkeit von den Wachen bekommen. Richtig, ja. Das heißt, du konntest einfach halt den ganzen Leuten vorbeilaufen. So im GTA-Jargon zu reden, du hast halt keinen Fahndungsstern bekommen, wenn die das gemacht haben. Ja. Und das war halt sehr entspannt. Hat das Spiel mitunter auch ein bisschen zu einfach eigentlich gemacht. War auch so diese Trotzdem war cool. auch so lang. Natürlich, wie gesagt, ich liebe Brotherhood, ja. War aber auch dann so langsam dieser Zeitpunkt, wo du gemerkt hast, dass das Spiele so langsam einen Hauch zu sehr von alleine spielen. Ja. Wie gesagt, ich liebe Brotherhood, ich liebe die Geschichte, ich liebe die Charaktere, ich liebe, wie es sich spielt. Ja. Aber. An sich, das war so der Anfang von, es hat so langsam keinen Anspruch mehr alles. Es ist so langsam irgendwie immer dasselbe. Das sowieso. Nur haben sie halt ein bisschen Sachen dazu eingebaut, dass du jetzt in Rom alle Sachen freikaufen kannst. Ja, ja. Du kannst jetzt das Aquädukt kaufen in Rom, okay? Was bringt das? Mehr Geld verdienen. Wofür gebe ich das aus? Für neue Waffen, die du jetzt kaufen kannst. Und was für andere Dinge, Sinn die du kaufen gemacht hat, kannst. Aber schön. Ja. Yay. Das auch keinen Sinn gemacht hat. Seit wann gehört hier. Ezio eigentlich Rom? ja, das ist so, okay. Naja, ist der Italiener, darf das. In dem Teil ist es halt so, du glaubst, dass deine Reise nach Teil 2 zu Ende ist, wird sich zur Ruhe setzen. Aha, aber es kommt ganz anders. Und am Ende passieren wieder miese Dinge, die du halt dann wieder... Weiterhin so mit deinem besten halt Kumpel Leonardo da Vinci, der halt noch abgefahrene Maschinen für dich zur Verfügung hat. Noch abgefahrener und noch gayer ist als vorher. Mhm. Das sind dann so, wo du dann die ganzen verschiedenen Rauchbomben, glaube ich, bekommst. Rauchbombe? Was war das noch? Ach, der hat so viel krasse Scheiß gebaut. Das ist, du hast so viel Scheiße zugekriegt. Du hattest einen Fallschirm, du hattest eine Armbrust. Du hattest einen Haufen Blödsinn auf jeden Fall. Aber es war sehr, sehr cool. Die Armbrust, die du im ersten Teil nicht hattest, obwohl du es in der Eröffnungssequenz vorm Spielstart Alter ihr eine Armbrust in der Hand hatte. Ja, auch sehr strange. Nein, das auf jeden Fall, nur ganz kurze Trivia. Der hat die Armbrust dann im Spiel nicht, weil sie erst hinterher herausgefunden haben, dass es historisch nicht korrekt ist, weil der Armbrust zu dem Zeitpunkt keiner hatte. Aber es war zu spät, die Cinematic war halt schon fertig. Und ja, die war fertig gerendert, alles war erledigt, die konnten die nicht mehr da rausnehmen. Und deshalb hat Altair in der Eröffnungssequenz hat er die noch, aber eigentlich hat er keine Armbrust. Stimmt, ja. Oh, das ist mir noch nie aufgefallen. Ha, the more you know. Ja, ja, so. Unnötige Nerd-Trivia, die eigentlich niemand braucht. Oder dich im Leben zumindest nicht groß weiterbringen, außer im Podcast so ein bisschen klug zu scheißen. Ja, das ist so, das brennt sich ins Hirn und geht nicht mehr weg. Ja, es ist so, und dafür habe ich eine wichtige Kindheitserinnerung gelöscht, ja, ja. Stimmt's, Gehirn? Genau. Ich möchte das wissen. Oh, ich liebe das. Mhm. Auf jeden Fall, die Brotherhood, wie gesagt, ist halt der Aufbau der Assassinen und der neuen Assassinen-Gilde und der Führung von Ezio mit seinen ganzen Leuten und da auch wieder auf der Suche nach den restlichen Borgia und den Edenapfel. Es ist ein fantastisches Game, meines Erachtens. Ich finde das Ding absolut großartig. Es wird da von vorne bis hinten eigentlich nicht besonders langweilig, außer du willst es auf 100% spielen. Ich spiele das jedes Mal, wenn ich spiele, spiele ich auf 100%. Ich will trotzdem, egal, dass es dann so den dann immer am Schluss so ein bisschen die Puste ausgeht. Es ist vor allem, wenn du die blöden Federn für seinen Bruder finden musst. Ja, zweimal vor allem. In Teil 2 und in... Ja, ja. Das habe ich nie gemacht. Die habe ich immer weggelassen. Also doch keine 100%. Durch. Spiele ich zu 99% durch. Also es war so, ich habe keinen Bock, die Federn zu suchen. Ich nehme mit, was geht und den Rest... Ihr selbst mit den Guide, du weißt ja trotzdem irgendwie nicht, welche du schon eingesammelt hast. Ja, ja, ich habe mir gesagt, ja, die kann er selber suchen. Tschüss. Und auch hier wieder auf Türme klettern, diesmal zündest du es an, wenn du runterspringst, was sehr, sehr geil ist. Und aber auch sonst wieder Karte aktualisieren. Und es hat sich eine Formula gebildet, wo die Spiele immer gleich ablaufen. Aber das Ganze macht doch irgendwie immer noch Fun. Zu den Zeitpunkt war es auch noch nicht so ausgelutscht, ja, ja. Ja, also ich hatte damit immer noch Spaß. Weil Far Cry das zu dem Zeitpunkt nicht auch benutzt hat. Ja. Dann, wie gesagt, du erlebst das alles, kriegst endlich diesen, hey, hier ist der Apfel, dann kommt die Mindfuck-Szene, und denkst so, what the fuck ist hier los? Und dann in der Gegenwart reisen Desmond und die Assassinen sofort zum Kolosseum, wo sich der Apfel befindet, bevor die Feinde von Abstergo Industries das in die Hände bekommen. Und Desmond trinkt in den Tempel ein, hört immer wieder eine Frau namens Juno seinen Namen rufen. Angehörige der sogenannten ersten Zivilisation, das heißt die Menschen, die vor uns da waren, waren im Prinzip Außerirdische, die zu Menschen geworden sind. Sehr weird. Als er erreicht er den Apfel, Desmond nimmt ihn in die Hände, Zeit hält an, Juno übernimmt die Kontrolle von ihm und zwingt ihn, Lucy zu töten. Das war so mein Hä? Vor allem, weil die beiden irgendwie so über die Teile natürlich sich auch näher gekommen sind. Es war so anfänglich liebespaarmäßig. Und du hast dir so gedacht, ja, die kommen sowieso jetzt am Schluss zusammen. Und zack! Ja. Und das war so, what? Wie lange muss ich auf den nächsten Teil warten? Ja. Da war es auch zu der Zeit, wo sie jährlich rauskamen. Glaube ich sogar. Zumindest die drei kamen direkt hintereinander raus, ja. Ja, danach kam 4 Desmond ins Koma. Und anschließend hört man, wie 2 Männer ihnen in einen Animus gesteckt wird, in Auto packen und wegfahren. Das war auch der erste Teil, wo es zum ersten Mal einen Multiplayer gab. Der war eigentlich immer relativ beliebt, soweit ich weiß. Ich habe ihn. Ja, es war ja streng genommen einfach nicht lang gespielt. Es war streng genommen Versteckspiel, ja. Ich habe den auch so, keine Ahnung, eine halbe Stunde mal angezockt gehabt und ich fand den eigentlich ziemlich langweilig. Ja, also ich habe ihn nicht lang gespielt, er war auch nicht sonderlich interessant. Ich meine, ich mag die Idee dahinter, dass du ist halt so, ihr seid keine Assassinen, also zumindest eure Avatare sind keine Assassinen. Es sind alles NPCs, die da rumlaufen und du musst dich so unauffällig wie möglich bewegen. Aber du hast ein Radar, das dir anzeigt, dass halt einer der anderen Spieler in der Nähe ist. Und wenn du dir sicher bist, kannst du den halt mit der versteckten Klinge assassinieren. Ja. Also jeder versucht, so unauffällig wie möglich zu sein, aber du musst trotzdem gucken, dass du halt selber nicht abgestochen wirst. Ja, das war der beliebteste Modus, ja, das weiß ich auch noch. Das Spiel gab es selbstverständlich, da es Ubisoft ist und das zu der Zeit war, als alle DLCs veröffentlicht haben, gab es auch DLCs. Ja, die Da Vinci DLCs waren es, glaube ich, ja. Es gab den Leonardo Da Vinci DLC, in dem er in einer Nebenhandlung ist er verschwunden und das hängt mit seinen Bildern zusammen, die er gemalt hat. Dann gab es noch exklusiv für die PlayStation 3 diesen Astronom Copernicus, wo du Schutzaufträge und so weiter holen kannst. Was ich immer sagen muss, das Einzige, was Ubisoft nicht kann, sind DLCs. Können sie nicht. Irgendwie. Sehr, sehr. Dass nee, sie wirklich die, gut die sind. Für Assassin's Creed waren nie besonders gut. Irgendwie nicht, leider. Die haben das sich immer sehr so dran geklebt angefühlt, ja. Ja. Es gab übrigens einen Film, einen Kurzfilm namens Lineage, in dem man Vater, tatsächlich. Ja. Ja, der, das, wo mir dann auch aufgefallen ist, oh, die haben die Charaktere, die Schauspieler eingescannt, interessant. Weil die Charaktere so aussahen wie die Spielfiguren. War die sehr, sehr cool. Lineage war cool. Hab ich damals auf DVD besessen, tatsächlich. Die. Nee, ich nicht, aber der ist immer noch in voller Länge auf YouTube. Ja, und in der Collection, wo Brotherhood und so weiter drin ist, ist er übrigens auch mit drin. Nice. Sogar der letzte Film, der nach dem jetzt gleich in den Revelations kommt. Da gab es noch einen Film, wo eine junge Assassinin ausbildet. Der ist dann auch mit drauf. So ein 3D-Film ist es. Ist alles in der Collection. Diese drei Spin-offs mündet. So in der Art, ja. Ah, nee, okay. Nee, leider nicht. Hey, er bildet noch jemanden aus und stirbt dann am Ende trotzdem. Revelations kam für die PlayStation und die 360 am 15. November 2011 und für Windows am 29. November 2011. Vor allem war dann in der Türkei in Konstantinopel, also das heutige Istanbul. Richtig, ja. Kam damals raus. Was ist der kürzeste Assassin's Creed Teil? Der geht nicht lang. Der geht selbst, wenn du ihn komplettierst, vielleicht 10, 12 Stunden, wenn überhaupt. Ja, liegt ja daran, dass das Spiel ja mitunter nicht müde wird zu erwähnen, dass Ezio alt geworden ist. Ja, es ist sehr schön, wie er 52 Jahre alt ist und aussieht wie Ende 70. Ja, er hat immer so einen leichten Goatee, nennt sich der Bart, glaube ich, aber so einen Bart halt einfach immer nur um den Mund herum gehabt. Ja, und jetzt hat er so einen Vollbart. Dann hat er so einen vollen Vollbart. Also so ein, fast schon so ein Merlin-Bart. Ja, nur nicht so lang. Ja, und man hat seit Brotherhood sein Gesicht geändert. Aus irgendeinem Grund. Ja, der war, glaube ich, erst nach so einem Model nachgemodelt worden. Und ja, das hat man, glaube ich, geändert. Ja, er sah ja eigentlich immer aus wie Desmond. Sowohl ja. Altair als auch Ezio. Die sahen beide aus wie Desmond. Und der alte Ezio irgendwie nicht mehr. Und auf jeden Fall kommt der alte Mann halt in Istanbul an, weil er immer noch den Edenapfel sucht. Und der warum auch immer abhanden gekommen ist, das weiß ich nicht mehr. Und eigentlich nicht. Er sucht nach Altair. Oder so war es, genau. Aber Altair hat doch den Apfel beschützt, dachte ich. Ist ja jetzt auch egal. Auf jeden Fall. Irgendwie sowas, ja. Auf jeden Fall war es halt so, ist es halt so, er ist halt schon für die Zeit, in der er spielt, war er schon relativ, wirklich tatsächlich sehr alt, weil er über 50 war und zu dem Zeitpunkt war das ja wirklich absolutes Rentenalter. Er hat sich aber natürlich da trotzdem noch Parcours gemacht wie kein zweiter, hat sich immer noch bewegt wie mit 20, also gameplay-technisch. Wobei ich immer noch sagen muss, ich war das im Brotherhood, ich glaube, das war im Brotherhood oder in dem Ding, wo irgendwo runterfällt, sich nicht bewegen kann, eingerenkt werden muss. In deinem Alter solltest du nicht mehr können. In meinem Alter klettert irgendwo und da rauf. War irgendwie, oh, da war, mein Rücken. Da war irgendwie Mitte 30 oder so. Ja, ja. Und, ja. Aber wie gesagt, halt Revelations wird nicht jedes Mal, wenn er ein bisschen länger rennt, jedes Mal, wenn er sich abrollt. Ja, oh, das war schlimm. Und ich denke so, ich verstehe, er ist alt, aber er muss doch das nicht alle 2 Sekunden zur Schau stellen. Nicht in einem Videospiel, bitte. Ja. Und aber dabei trifft er halt in Istanbul auf eine andere Italienerin. Ja. Die einen Laden da besitzt und der verfolgt halt jemanden und rennt halt durch ihren Laden durch die Hintertür in die Gassen. Und dann sagt er ja, Entschuldigung, Entschuldigung. Und sie dann halt so, wer seid ihr überhaupt? Und er, charmanter Italiener, der ist nur der interessanteste Mann, den ihr je kennenlernen werdet. Und das ist halt, Maria heißt sie, glaube ich, und die wird dann halt auch dann im Verlauf der Geschichte dann auch seine Frau. Ja. Eine cooler Charakter übrigens, Maria. Ich finde die echt cool. Man trifft doch am Anfang auf einen, auf Masyaf. Soweit ich weiß, oder? Nee, wie hier? Nee, nach Masyaf gehst du. Nach Masyaf gehst du, da ist ja die ursprüngliche Assassinenfestung, wo Altair auch gelebt hat. Ja. War Masyaf. Du triffst am Anfang auf so einen Dude, der richtig cool war. Nee, ich habe nur den Namen jetzt auch gleich nicht drauf. Leider seinen Namen vergessen. Und der gibt dir dann die Hakenklinge, ja? Ja. Mit dem besten Satz der Videospielgeschichte. Das ist so, das ist die Hakenklinge. Sie besteht aus einem Haken und einer Klinge. Und an der Klinge. Das heißt so für mich so John Rambo-Vibes. Das ist blaues Licht. Was macht es? Es leuchtet blau. Es leuchtet das blau. Das ist der Hakenklinge. Ja, das ist die Klinge und ein Haken. Ja, das war für mich genauso. Außerhalb des Games ist es, man ist als Desmond im Koma. Mhm. Und sein Gehirn ist so belastet. Deswegen hat man ihn ins künstliche Koma versetzt. Und du bist sozusagen in den Animus gesteckt. Damit dein Gehirn halt aktiv bleibt, ja. Richtig. Und er stößt dort auf jemanden namens Subjekt 16. Weil er wurde von Abstergo Subjekt 17 genannt, genau. Der Vorgänger von Desmond, dessen Realität, der komplette psychische Schäden davon, von diesen stundenlangen Sessions davon getragen hat, Realitätsverlust, Schizophrenie, und so weiter. Und der hat sich hilft dir dann in die Erinnerungen von Altair einzudringen, wo du dann den sehr, sehr alten Altair dann spielst. Weil er den Edenapfel hatte, unnatürlich alt geworden ist. Er war, glaube ich, über 90. Und, ja. Aber der Hintergrund von Subject 16 ist, er will wieder raus. Ja. Sein Geist sozusagen, sein zerstörter Rest, den er übrig ist, will wieder raus. Und das ja, aber er hat halt keinen Körper mehr. Ja? Und, richtig. Aber deshalb versucht er trotzdem verzweifelt Desmond zu helfen. Trotz allem. Interessanter Funfact übrigens, du siehst ja auch dann im Animus die Gestalt von Subjekt 16, also wie er aussieht. Ja. Und wenn du halt dann bei Altair bist, da ist ja sein erstgeborener Sohn und der sieht genauso aus wie eben Subjekt 16. Witzigerweise. Ja, richtig. Und dann denkst du, das ist also die Blutlinie, verstehe. Ja. Also deshalb wurde er auch in den Animus gesteckt, weil er auch zur Altairs Blutlinie gehört. Richtig, das Problem ist halt, der Sicke-Effekt ging auf Desmond besser über als auf Subjekt 16. Ja, weil es halt so gefühlt die Hauptlinie ist, die Hauptblutlinie. Ja. Weil es ist ja offensichtlich, dass der erstgeborene Sohn oder eben der Sohn, der so aussieht wie Subjekt 16, nicht der ist, der halt dann aus dessen Stammbaum dann halt eben unter anderem Ezio dann entsteht. Ja. Und anscheinend stammt Desmond halt so quasi so vom Hauptbaum ab und er ist halt so der zweite Zweig und deshalb hat das anscheinend nicht so gut funktioniert. Deswegen wurde der auch wahnsinnig und hat sich, glaube ich, sogar selber umgebracht, soweit ich weiß. Irgendwas in die Richtung. Ich kann es auch nicht mehr 100% konstruieren. Es ist ein bisschen zu lang her, dass ich Revelations gespielt habe. Viel zu lang her, dass ich die durchgespielt habe. Inwiefern kannst du dann, da gibt's dann so komische, doch, er hat sich umgebracht tatsächlich. Er hat vor seinem Suizid ein künstliches Abbild von sich selbst im Animus gezeigt. Und, er ist auch der Anomalien für dich versteckt hat, die halt immer zu diesen versteckten Videos geführt haben. Genau, entweder versteckten Videos geführt haben und später, dann hast du noch so komische Tore, durch die du gehen kannst und du kannst so, wo du ganz, ganz die Hintergrundgeschichte gemacht hast. Furchtbar. Und dann kannst du so die Hintergrundgeschichte von Desmond erfahren mit seinem Vater. Was halt warum unglaublich er spannend ist. Ja, das, warum du hast halt quasi einen Podcast gehört, während du die schlechtesten Parkour-Level des Spiels gemacht hast. Ja, das andere war super. Die Parkour-Levels waren absolute Katastrophe. Ich hab's jedes einzige gehasst wie die Pest. Das sind die schlechtesten Level in ganz Assassin's Creed. Punkt. Das Einzige, was erträglich macht, ist, dass du halt seine halt komplett von Desmonds Vergangenheit hörst, dass er halt eigentlich wusste, dass er zu den Assassinen gehört. das aber dann halt versucht hat zu verdrängen, ist von seiner Familie geflohen und war deshalb dann Barkeeper. Aber so gesehen hat sie ihn seine Vergangenheit halt einfach nur eingeholt gehabt. Richtig, ja. Und das kann man halt zwischendurch noch machen. Aber ansonsten ist halt, also der Teil ist eigentlich das Ende einer Ära, weil wir gleichzeitig mit der Story von Desmond und von Altair abschließen. Weil es ist ja so, dass er dann Altair endlich findet in einer verschlossenen Tür, die verschlossen ist. Das war so eine geile Szene, wo ich das zum ersten Mal gesehen habe. Wo ich das zum allerersten Mal gesehen habe, war das so eine geile Szene, als mit sie dem Kameraschwenk. Oh mein Gott, sehen die sich jetzt? Sehen die sich jetzt? Und dann siehst du in einer gewissen Art und Weise, sehen sie sich ja. Und dann merkt Ezio durch eine bestimmte Sequenz, die dann halt passiert, dass seine Aufgabe erledigt ist. Mhm. Und geht halt dann quasi in Rente mit Maria. Geht in Rente und das war's dann. Das war jetzt so spoilerfrei erklärt wie möglich. Und richtig. Er hat halt einfach gemerkt, so, jetzt ist aber auch gut, ich gehe bald auf die 60 zu. Konstantinopel noch ganz kurz als Schauplatz nach Italien sehr abwechslungsreich gewesen, hat eine ganz andere Atmosphäre gehabt. Ja, stimmt. Sehr viele Häfen hast du besucht, komischerweise. Ja, und Dungeons, du hattest sehr viele Untergrund-Dungeons. Ja, ja, aber man darf ja nicht vergessen, dass Istanbul ja eigentlich auch eine Hafenstadt ist. Und du hast halt dieses sehr blaue Wasser gehabt. Es war eine sehr schöne Stadt zum Erkunden. Das will ich jetzt nicht unterschlagen, weil du warst die ganze Zeit eigentlich im wunderschönen Italien. Eine sehr romantisierte Version von Italien natürlich. Das stimmt, da gab es zum ersten Mal die Bomben, by the way. Mhm. Das haben wir gar nicht drüber gesprochen. Du warst ja in Florenz, in Venedig und in Rom. Ja, ja, wunderschön animiert übrigens. Ja, also, fantastisch. Sieht aus wie echt. Aber es war trotzdem eine sehr romantisierte Version vom alten Italien. Und, ja, ja, das ist ja, macht ja nichts. Das ist Konstantinopel nicht, ist auch eine romantisierte Version von Konstantinopel. Und, es war nicht überall Scheiße und tote Leute zu sehen, das ist alles. Das ist sehr richtig. Und dank dir eben der Seilklinge konntest du dich halt dann immer an sehr praktisch für Assassinen angebrachten langen Leinen langrutschen. Sehr, sehr praktisch, dass die überall so waren. Ja, ja, das hat so ein bisschen was von Aladdin in den Hinterhöfen, wenn er dann sich immer überall festhalten konnte. Und auf jeden Fall wollte ich das noch erwähnt haben. Ich fand Konstantinopel als Schauplatz eigentlich sehr hübsch gewählt. Das sah alles sehr gut aus. Ja, ich auch. Ich finde auch die Trilogie von Teil 2, Brotherhood and Revelations, finde ich immer noch sehr unterhaltsam. Ist für mich immer auch noch am Stück ist auch bis durchweg heute Peak Assassin's Creed. Ja, kann ich bis heute am Stück durchspielen. Ich meine, es sind immer noch sehr viele sehr gute Assassin's Creed Teile erschienen, aber das war der Peak. Es ist nie besser geworden als das. 100% stimme ich dir dazu. 100 gottverdammte Prozent stimme ich dir dazu. Dann kamen 1000 Gerüchte. Oh mein Gott, wie geht's jetzt weiter? Ezio ist weg. Ihre Goldkuh ist weg. Oh shit, was machen wir? Wie machen wir das nur weiter? Ja. Japan, am 30. Ägypten, Oktober. Oder was weiß ich, wohin? Ja, Japan, Ägypten und keine Ahnung wohin. Und am 31. Oktober 2012 war es dann soweit. Es erschien Assassin's Creed 3. Und aus welchem unnötigen Grund auch immer haben sie sich nach all den coolen Settings für den amerikanischen Bürgerkrieg entschieden. Das werde ich auch nie verstehen. Nicht, dass es eine uninteressante Geschichte wäre, der amerikanische Bürgerkrieg, aber es passt null zum Assassinen-Setting. Es ist halt amerikanische Revolution und des Unabhängigkeitskrieges, ne? Ja, ja. 13 Kolonien. Unglaublich interessant von der Geschichtsstandpunkt her. Aber du spielst halt den Indianer. Das ist das große Problem an der ganzen Sache. Man spielt am Anfang, obwohl dieser Bait-and-Switch werde ich denen nie vergeben. Du spielst am Anfang den coolsten Bösewicht oder den coolsten Typen überhaupt. Du spielst am Anfang Haytham Kenway. Haytham Kenway. Ein unglaublich sympathischer Drecksack. Charismatisch, würde ich sagen. Charismatisch, ja. Der so Leute zusammenstellen will für irgendeine Unterwanderung. Auch mit dem krassen Synchronsprecher übrigens, mit dem Synchronsprecher von Daniel Craig. Ja. Von Daniel Craig, richtig. Und der sozusagen sucht sich Leute zusammen, damit er eine Organisation gründet. Und du spielst dann so, denkst du, hey, ist ja voll cool. So 2-3 Stunden. Nice. Der hat auch als erster, du spielst das halt einfach und du merkst halt einfach, der hat ja gar nicht die typische Assassinen-Kluft an. Der hat so einen komischen Hut auf. Aber ist aber cool. Aber ist aber ein den. Total charismatischer Typ und du merkst halt, ja, die kämpfen ja eigentlich für die rechte Sache. Das passt ja alles, ist ja voll cool. Und dann hast du die ganze Zeit einen Kumpel, den du halt durch ein paar Missionen geschleust hast. Und dann, so, du bist willkommen im Team. Denkst du, ja, jetzt hat sich das ganze Team gegründet, jetzt können wir richtig loslegen. Willkommen bei den Templern. Bei den Templern, so, bumm. So, what? Und in dem Moment sagt auch der, dann, sagt eben auch der sagt dann eben auch Desmond, was? Ja. Und dann macht das Spiel den wohl miesesten Bait-and-Switch überhaupt. Weil urplötzlich ändert sich die komplette Lichtlinie und du spielst einen Indianer namens Ratonaketon. Und es ist halt so, dass halt Hatham halt vorher das Bett geteilt hat mit einer scharfen Indianerschnitte. Ja, ich glaube auch nicht, dass das freiwillig war, so wie das aussah. Ja, es war ja zu der Zeit nicht ganz unüblich, wenn ich das mal so sagen darf. Und leider. Die Frucht dieses Aktes ist auf jeden Fall eben Ratonaketon, auch Connor genannt. Ja? Also er hat einen indianischen Namen und halt einen amerikanischen Namen. Und der ist ein ganz schöner Unsympath. Der hat halt gar kein Charisma. Der hat minus Charisma. Das ist halt so. Der hat minus 0,0 Charisma. Kein Problem. Du hast in den ersten 2-3 Stunden hast du Leute umgebracht und hast deine eigene Leute zusammengestellt. Jetzt spielen wir erstmal Verstecken. What? Ja, du spielst ja den kleinen Ratonaketon, der halt erstmal Verstecken spielt, genau. Und dann brennt er auf einmal sein Dorf und damit er halt ein richtiger Ubisoft-Hauptcharakter wird, muss er erstmal seine Familie sterben, das ist ja sehr wichtig. Und, ja, damit ist er eine Disney Princess. Ja, klar. Sehr richtig. Das ist für jeden Ubisoft-Charakter ganz wichtig. Das ist, ja. Die Familienmitglieder müssen tot sein, weil sonst hat er ja keine traumatische Kindheit gehabt. So. Richtig. Dann macht's halt den typischen Schwenk, er ist dann älter. Und das Einzige, was ich immer sage, wenn es um Connor geht, ich hasse den Kerl, aber er ist der einzige Assassine, der halt einen realistischen Körperbau hat, weil er hat halt als einziger der Assassinen, die herumklettern wie junge Götter, breite Schultern. Ja, er sieht halt aus wie ein Schrank. Ja, er ist halt ein Schrank. Er ist sehr breit, er ist sehr groß, aber gleichzeitig trotzdem sehr drahtig. Also es passt trotzdem, dass er sich so flink bewegen kann. Das Einzige, was sie, wie gesagt, sein Körperbau ist das Einzige, was ich ihm zuspreche, weil da haben sie alles richtig gemacht. Und weil er ein Ureinwohner ist, ist er auch irgendwie ein Kopf größer als die meisten. Man darf ja nicht mehr Indianer sein, er ist ein amerikanischer Ureinwohner. Ja, sorry. Er trifft dann später auf seinen sozusagen Ziehvater, Meister Achilles. Ein verbitterter alter Assassine. Weil natürlich ist er Assassine, ja. Der natürlich, der vor Jahren durch die Templer, dessen koloniale Bruderschaft vor Jahren durch die Templer vernichtet wurde. Er weigert sich zunächst, ihn als Kämpfer auszubilden. Und nachdem er sein Herrenhaus Propoliten beschützt hat, er hat die Tür abgeschlossen. Meinung. Ja. Ja, sehr gut, hat er gut gemacht. Ja, sehr geil. Und weiht den Jungen schließlich in der Kunst der Assassinen ein. Eine Trainingsmontage später ist es dann soweit. Richtig. Er nimmt ihn auf und nennt ihn Connor. Nach seinem verstorbenen Sohn. Ich eine ganz nette Idee fand. Ja. Er nennt ihn Connor, nach seinem verstorbenen Sohn. Und da bist du dann halt und läufst dann mit deinem Assassinen-Tomahawk. Ich finde immer noch, dass das Ding scheiße dämlich aussieht. Ja, er ist ein amerikanischer Ureinwohner. Natürlich kämpft er mit einem Tomahawk. Ja, richtig. Und ja, aber muss es unbedingt so aussehen wie den Assassinen-Logo? Wer hat ihm das gemacht? Welcher Schmied hat ihm das gebaut? Egal. Und das ist einfach nur dumm. Und du rennst halt durch die Gegend und hilfst George Washington dabei, den Unabhängigkeitskrieg zu gewinnen. Ja, du nimmst halt an der Boston Tea Party teil. Du nimmst an der Boston Tea Party. Du schmeißt dir das Zeug ins Meer. Du als Indianer in deiner Assassinen-Kluft bist bei der Unterzeichnung der Unabhängigkeitserklärung dabei. Ja, genau. Du bist bei der Unabhängigkeitserklärung dabei. Es ist komplett abstrus. Du führst einen Teil vom Heer an. Ja. Völliger und dann, Bullshit. Dann taucht aber eben sein Vater wieder auf. Und dann rastet er halt ein bisschen aus. Und da will halt George Washington ihm sagen, hey, komm mal runter, Junge. Ja, wir haben hier wichtigere Dinge zu tun. Als deine kleine Familienfeder. Komm mal runter, Junge, ich brauche noch einen Schluck Kaffee. Wir haben Wichtigeres zu tun als deine dumme kleine Familienfeder da. Da können wir uns später drum kümmern. Ich verspreche es dir, aber wir haben gerade Wichtigeres zu tun. Genau. Und dann sagt Connor den Satz, den ich ihm nie verzeihen werde. Er sagt, zumindest sinngemäß sagt er halt, ja, passen Sie auf, wie Sie mit mir reden, sonst habe ich die letzte Schlacht für Sie gewonnen. Ja. Und du denkst so, was? What? Halt dein Maul, Alter. Wie kann man nur so ein arroganter Wichser sein? Das ist halt so... Völliger Bullshit. Ich meine, Ezio war auch arrogant, aber immer mit Charme. Ja? Der hat auch gesagt, ja, ich gewinne das jetzt, aber ganz anders und auf seine Art. Und er hat sich trotzdem nicht über die anderen gestellt. Und Alter, ihr hat gleich am Anfang wegen seiner Arroganz auf die Nase gekriegt. Und ich habe... Teil 3 tatsächlich zweimal durchgespielt. Einmal, als es rauskam und einmal 3 oder 4 Jahre später, als ich alles in Skiz nochmal gespielt habe. Mhm. Seitdem nie wieder und es gibt einen Grund dafür. Aber ich bin kein Fan von dem Teil. Ich mag ihn einfach nicht. Nee, er ist geschrieben, er ist furchtbar umgesetzt, er hat die einzigen Szenen, die Spaß machen, Sachen sind drin. Alle, wo eben Haytham dabei ist. Weil die sind plötzlich dann wieder gut geschrieben aus irgendeinem Grund. Und der Prototyp von Black Flag, die Seeschlachten. Ja. Das war mega. Das war komplett nebensächlich. Natürlich hat Connor auch als amerikanischer Ureinwohner ein Schiff befehligt. Richtig. Du brauchst nichts davon machen. Als ich damals zum zweiten Mal durchgespielt habe, habe ich gar nichts davon gemacht. Du hast so ein Dorf, ja, was du aufrüsten kannst. Beim ersten Mal hast du natürlich alle Seeschlachten gemacht. Ja, du brauchst nicht mehr mit denen reden. Ich habe das Dorf im zweiten Playthrough komplett ignoriert. Du hast so ein Dorf, was du aufbauen kannst in dem Teil. Komplett ignoriert. Don't give a fuck. Einfach nur die normale Hauptstory geballert. Ja. Du kannst das alles komplett ignorieren, aber die Seeschlachten verlierst du dann durch. Die sind halt das Beste am kompletten Game. Finde ich. Die Seeschlachten waren cool. Das war so ein Prototyp für Black Flag. Ja, ja, ich sag die Seeschlachten habe ich dann auch immer alle gespielt. Ja, das ist halt, ich habe immer gewartet, bis 2, 3 da ist und die habe ich dann nacheinander dann weggezockt. Ja, war schon geil. Absolut, absolut großartig. Aber wie gesagt, Story ist so hier so historisch gesehen, dass halt eben ein Indianer so ein Schiff befehligt. Ja, natürlich hat er das. Ja, 100%ig, ja. Was ich sagen muss, so schlecht das Hauptgame ist, so bescheuert gut sind die DLCs. Weil die DLCs handeln. Oh mein Gott, die sind in der HD-Version von Teil 3 mit drin. Schau dir die an, weil die sind völlig irre. Weil die gehen wirklich die Runde, was wäre, wenn sich George Washington als König erklärt hätte. Sagt, ich bin jetzt König, fuck you. Und du bist sozusagen Indianer, der nie was mit den Assassinen zu tun hatte, aber dann doch irgendwie da reingezogen wird. Die DLCs sind 3 Teile, die sind völlig dumm, völlig wahnsinnig, aber die waren spaßig, weil sie so bescheuert waren. Ja, aber ich gebe kein Geld mehr. Absolut bekloppt waren. Vergiss es. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Ist auch kein gutes Game. Absolut nicht. Also, wirklich so ein ganz schöner Tritt in die Magengrube, nicht in die Eier, würde ich sagen, weil spielerisch war es ja immer noch gut. Ja, war aber trotzdem wirklich so warum? Gefühlt einen Schritt zurück, was den Hauptcharakter angeht und die Geschichte an sich. Liegt vielleicht aber auch daran, dass wir halt als Europäer nicht so viel mit der amerikanischen Geschichte anfangen können, was weiß ich. Ja, also ich sage immer, du hast Assassin's Creed, ne? Den ersten Teil. Du hast so, du lernst die Bruderschaft kennen, du lernst, wie sie funktioniert. Du hast die Kreuzzüge, die ja durchaus historisch richtig relevant sind. Ja, du hast den zweiten Teil, du lernst von einem Assassin-Neuling, wirst du zum Meister. Brotherhood, Aufbau der Bruderschaft, wie der Name schon sagt. Revelations, das Ende einer Ära zu Ezio und zu Altair. Teil 3, Laufbursche. Ganz furchtbar. Ganz, ganz furchtbar. Du läufst von A nach B, du bist der Laufbursche, du läufst weil von dann A gehst du in den Laden rein und natürlich steht da rein Message. Zufällig Ben Franklin, ja, weil klar. Ja. Und dir wird auch dauernd gesagt, du bist nur ein Junge, du bist nichts wert, du bist nur ein Junge. Halt die Klappe, du bist nur ein Junge. Aber er muss trotzdem alle Schlachten schlagen, ja. Aber trotzdem, ja, geh bitte von A nach B und mach das schon, du machst das schon. War natürlich auch dabei, als Paul Revere halt Bescheid gegeben hat, ja. Das ist wohl selbstverständlich war er das, ja. Ey, die Briten kommen, richtig. Ich meine, es macht natürlich Sinn, dann alle historisch relevanten Dinge abzuklappern. Aber am Ende denkst du so, nein, einfach nein. Es hätte viel mehr Sinn gemacht, wenn du wirklich die ganze Zeit den Templer gespielt hättest. Dass die halt die Boston Tea Party voranschreiten und sowas. Das hätte viel mehr Sinn gemacht. Hätte es auch viel, viel, viel, viel mehr Sinn. Und ich hätte gesagt, halt viel lieber, viel länger Haytham gespielt, ja. Ich hätte auch, jeder von uns hätte viel lieber Haytham gespielt. Kein Problem, sie haben unseren Wunsch nicht erhört, weil wir dürften dann in dem Ableger für die PlayStation Vita damals und mittlerweile auch für die HD-Version erschienen, Liberation, dürften wir dann den ersten weiblichen Assassinen spielen. Eine Französin mit afrikanischen Wurzeln. Der besondere Feature ist natürlich, ist, sich umziehen zu können. Ja, das ist einer der Features gewesen, die man sich umziehen konnte. Denkst du, what the hell? Ich habe nur das, die HD-Version davon gespielt für die PlayStation 3 und oder 4 damals. Ich glaube, für die 4 war das. Für eine Stunde. Länger habe ich es nicht ausgehalten, weil ich es Katastrophe fand. Also war es wirklich scheiße. Aber du bist in New Orleans, in den Bayous Louisiana unterwegs, in New York, zu Zeiten des Siebenjährigen Krieges in Nordamerika, hauptsächlich in Sümpfen. Und es ist halt so scheiße langweilig. Es war kein gutes Game. Niemand mag Liberations, niemand mag die Hauptcharaktere. Aber zum Glück gab es ja dann nur, das ist ja das Gute daran, nur ein Jahr später, das endlich das Beste. Das beste Piratenspiel aller Zeiten eigentlich. Yes. Was gleichzeitig ein Prequel zu Assassin's Creed 3 war. Und zwar Assassin's Creed 4. Black Flag. Ach, ja, die schwarze Flagge. Fantastisch. Es ist ein fantastisches Game gewesen. Bis heute, glaube ich, immer noch der beliebteste Teil neben der Erzählung. Bis heute tatsächlich für sehr, sehr viele Leute der beliebteste Teil der Reihe. Das stimmt. Die Leute sagen immer, ja, Assassin's Creed Black Flag, das ist mein Lieblingsteil. Ja, es ist ein sehr, sehr gutes Piratenspiel, wie du auch schon zu mir gesagt hast. Ist halt eigentlich neben Pirates von Sid Meier das beste Piratenspiel, das es gibt. Ja, es ist kein Assassin's Creed. Was du da alles machen kannst mit den Entern, wie die ganze Kampfmechanik auf dem Meer funktioniert, das ist einfach großartig. Aber es hat halt absolut eigentlich nichts mit Assassinen zu tun. Du merkst, dass die Assassinen da eigentlich nur dran getackert wurden. Es ist so ein bisschen, ja, hier, Captain Kidd, der offensichtlich ein Mann ist. Der in der deutschen Synchro, wo sich die Sprecherin überhaupt keine Mühe gegeben hat, wie ein Mann zu klingen. Was überhaupt dich aufgefallen ist, dass das eine Frau ist. Also, ja, die ist jetzt bei den Assassinen und ja. Wie merkt unser Hauptcharakter, der übrigens Edward Kenway, der Vater von Haytham Kenway ist, richtig. Und wie merkt er da, dass es eine Frau ist? Sie hat die Haare offen und Lippenstift drauf. Und dann, du bist kein Junge, oder? Dann ist es ihm erst aufgefallen. Wow. Man trifft aber, während man unterwegs ist, natürlich, weil man im Zeitalter der Piraten unterwegs ist, trifft man auf sehr, sehr viele berühmte Leute, wie fucking Blackbeard. Gesprochen von Klaus-Dieter Klebsch, ja, wie im Pirates of the Caribbean Film, ja, der Sprecher von Thanos und Dr. House, fantastisch. Man trifft auf Anne Bonny, man trifft auf Steven Bonnet, den Gentleman Pirate, man trifft auf Benjamin Honeygold, also es hat. Das Who der Piraten triffst du, ja. Was für ein Zufall, dass sie alle zusammen rumgehangen haben. Ja, sowas aber auch, dass sie alle zusammen im Schrank irgendwo gesessen und gesoffen haben. Das Schöne ist ja, du konntest dich in dem Spiel wirklich komplett verlieren, hab ich zumindest. Ich bin von Insel zu Insel gefahren, hab alles eingesammelt, alle Seeshandys eingesammelt. Das war immer das Erste, wenn ich in einer neuen Stadt war, habe ich erstmal nach den Seeshandys gesucht, ja. Ja, hab alles gehuntet, weil du konntest ja auch nicht zum ersten Mal jagen, das konntest du schon in Teil 3, da wurde dieses Jagending eingeführt, sondern da konntest du jagen und dann Und Wale fischen. Verbessern und Wale streicheln, genau, mit einer Harpune. Mit einer Harpune streicheln. Du hast diese Tauchpassagen tatsächlich gehabt, die zwar nicht so viel Spaß gemacht haben, aber zumindest Abwechslung reingebracht haben. Die sahen sehr, sehr cool aus, aber du brauchtest erst so eine Tauchglocke, die du ins Wasser gelassen hast mit dir selber. Halt so dieses Physikexperiment, was man mal gemacht hat, ist, was, wenn man so eine Glocke nach unten fallen lässt, ob dann die Luft drin bleibt oder nicht. Anscheinend war relativ nett gemacht, aber es war mir ein Quicktime-Event, wo du Haien ausweichst. Ja, und dann halt durch die Gegend schwimmen, Sachen ansammelst, das war cool. Aber es sah halt schon auf der PlayStation 3 damals, die Urversion, sah halt wunderschön aus, fand ich. ich finde, das ist sich auch heute so grafisch aus. Immer noch nicht in keinster Weise verstecken muss. Ich meine, natürlich siehst du den im Alter an, logisch. Aber ja, es sieht von der Gestaltung her und allem sieht es immer noch wunderschön aus. Auch die PS3-Version, finde ich. Auch die Atmosphäre ist immer noch super. Es gibt mittlerweile eine abgedeckte Fassung für die PS4. Ja, wie großartig die Sea-Shanties einfach eingesungen sind. Das ist Die Band, die das gesungen hat, hat so einen fantastischen Job gemacht mit diesem Ding. Absolut herrlich. Du wolltest also gar nicht aussteigen. Das ist wie wenn du bei GTA du willst, das richtige Lied im Radio läuft und du nicht zur Mission willst und lässt erstmal das Lied durchlaufen. Da war es mit den Sea-Shanties. Das ist so, ich will gar nicht zur nächsten Mission. Ich will einfach für immer einfach hier lang schippern. Was mich am meisten gestört hat eigentlich an dem Game waren diese Zukunftsdinger, weil es gibt Desmond nicht mehr, der ist in Teil 3 weg, in dieser Erinnerungssuppe. Und jetzt rennst du mit einer namenlosen Figur und einem Tablet durch die Gegend und kannst QR-Codes scannen und hacken. Du bist in Montreal bei Nicht-Ubisoft, ja. Richtig, auf jeden Fall. Und das Schöne ist, es schlägt so eine Brücke zwischen dem Game und Watch Dogs aus aller Welt. Weil es gibt eine Mission in Watch Dogs, wo du einen CEO von der Firma umbringen musst. Das ist dieser CEO in Black Flag, den du am Anfang triffst, dieser Franzose. Ja, stimmt. Die beiden Universen gehören ja so ganz weirderweise zusammen. Und den bringst du um in Watch Dogs und der ist gleichzeitig der CEO gewesen. Von dir ist sehr weird. Fand ich schön, dass sie in Far Cry deutlich gemacht haben, dass es nicht im gleichen Universum spielt. Ja. Weil du hast ja hier den Typen gehabt, ich glaube, es war in Far Cry 6, der hatte den gleichen Synchronsprecher eben wie Alessios in Odyssey. Und dann reden die darüber, ja, im letzten Assassin's Creed Game, bla bla bla, und dann sagt er, Malakka! Und einfach so eine komplette Referenz da drauf. Und es ist, womit sie einfach klar gesagt haben, nein, Far Cry ist nicht im gleichen Universum, nur Watch Dogs und Assassin's Creed gehören auf irgendeine weirde Weise zusammen. Richtig. Wenn dann aber, also du läufst dann sozusagen dadurch durch Bürogebäude, das ist Bürogebäude durch, sammelst Sachen ein und triffst auf irgendeinen komischen Heini, der anscheinend unsterblich ist und immer wieder kommt und der hilft dir in Anführungsstrichen irgendwie. Ja, der rein zufällig genau mit dem zusammengehört, mit dem du auch in der Vergangenheitsstory zu tun hast. Ja, und urplötzlich und am Ende wird der aufgehalten und du bekommst, du sagst, oh nein, man hätte sie fast umgebracht, aber kein Problem, hier ein Trailer. Und dann kriegst du den Trailer zu Assassin's Creed 4. Denkst du, zu Pirates of the Caribbean, genau. Ja, so, what? Du kriegst den Trailer zu Abstergos neuem Spielfilm Devils of the Caribbean. Ja, fantastisch. Und darfst dann wieder in die Arbeit gehen. Es ist völlig dumm. Da muss man dazu sagen, das war das, wo sich halt, die hatten ein Theme für Assassin's Creed bei Ezio etabliert. Ja, also es heißt ja auch, glaube ich, Ezio's Family, das Theme, was dann immer wieder verwendet wurde, außer bei Black Flag, das dann so ganz toll eingespieltes Theme hatte mit Violine und so, das klang ganz großartig. Ah, so gut. Soundtrack. Ich muss das Lied nur hören und will eigentlich direkt wieder das Spiel anmachen, das ist großartig. Ja, absolut. Also der Soundtrack ist einer der besten, die ich je gehört habe in Assassin's Creed. Die anderen sind sehr, sehr gut, aber der ist einfach nur, allein dieses Intro ist super. Ja, da gab es auch Cinematics, egal bei welchem Assassin's Creed, sind immer schön anzusehen. Ja, da gab es auch den sogenannten Ubisoft Uplay Passport. Wo das dieses Bescheuerte war, hey, wenn du das Spiel gebraucht kaufst, kannst du nicht online spielen. Nicht damals als Singleplayer, mir doch egal. Das, als ob es mich juckt. Ja. Das ist, als ob es mich juckt. Du hast halt über Uplay Punkte sammeln können, da du hast so innerhalb von Ubisoft nochmal extra Achievements gesammelt, womit du eine Währung bekommen hast. Das und dann konntest heute du drin, ins Spiel dann Klamotten freischalten. Also dann konntest du als Edward halt auf einmal mit Ezios Kutte rumlaufen. Ja, das machen sie irgendwie mit jedem Teil, warum auch immer. Ja, seitdem machen die das, ja. Ja, ja. Und es gab dann auch den Multiplayer-Modus, den es auch schon, wie wir schon besprochen haben, in Teil 3 gab, mit denselben den Modi. Den sie schon ein bisschen weiterentwickelt hatten, also er hat sich ein bisschen smoother gespielt. Er war aber immer noch so, gebraucht hat man es nicht. Nee, also er war sehr, sehr, sehr, sehr beliebt. Auf jeden Fall. Er hat echt einen Haufen Fun gemacht. Ich persönlich habe ihn nur ein oder zwei Runden gespielt. Es hat schon Spaß gemacht, dieses Verstecken zu spielen gegen andere Leute. Das war cool, wo du dich gegen andere, wo du halt in andere NPCs reingerannt bist. Ja, ich habe auch ein paar Runden gespielt, aber wie gesagt, es war jetzt nichts, wo ich mich jetzt länger dran aufgehalten hätte. Also ich fand's spaßig, sag mal so. Wie gesagt, Black Flag, ich verstehe, für viele Leute ist es tatsächlich der beste Teil. Nee, beim Multiplayer mag ich halt wenigstens, dass er halt irgendwie an das Spiel selbst angepasst ist und du nicht wie bei The Last of Us halt einfach einen Deathmatch-Modus dazu bekommst. Ja. Also da finde ich schon, dass sie mit dem Versteckspiel und allem zumindest versuchen, was aus der eigenen Marke zu machen. Also den eigenen Multiplayer zu basteln. Also das rechne ich denen hoch an, auch wenn ich es persönlich nicht gespielt habe. Also es war zumindest beliebt. Ich habe damals einen YouTuber gehabt, die Aussie Gamer, der hat immer so richtig geile Videos dazu gedreht. Der ist, der Typ macht schon seit langer Zeit nichts mehr. Aber es war cool, sich das mal anzuschauen. Ich hab's ab und zu mal gespielt, nicht lange. Dann gab es ein DLC, glaube ich, dazu, ne? Mit ein DLC dazu. Es gab einen Season Pass, ein DLC mit Adawale, und zwar Freedom Cry. Hast du im Prinzip du machst dasselbe. Nur halt mit Adewale. Und Adewale ist Sklaven. So der erste Offizier von Edward gewesen. Richtig. Cooler Typ. Schwarzer erster Offizier, cooler Typ. Und du befreist halt Sklaven und tust halt, ich glaube, nicht mit der Jackdaw, sondern mit einem anderen Schiff fährst du dann durch die Gegend und machst im Prinzip dasselbe nochmal, nur halt mit Adewale. Spiel dasselbe Lied nochmal! Ja, genau, richtig. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, aber mehr Assassin's Creed 4 Seeschlachten war immer gut. Mehr Assassin's Creed Seeschlachten war immer gut. Ja, es war nicht ganz so... es war eigentlich immer noch dasselbe, nur mit einem anderen Reskin. Also das Spielprinzip war dasselbe. Also quasi das, was ein gewisses Quadruple-A-Game hätte sein wollen, ja. Ja, Skull and Bones ist auch Skull and Bull. Skull and Bull. Ja, Skull and Bull. Es ist, spielt sich genauso, die Seeschlachten sind genauso, das Schiff ist genauso, es gibt neue Währungen, du kannst Sachen da aufrüsten. Ja, es ist eigentlich, im Prinzip kannst du sagen, es ist ein Reskin mit einer anderen Story. Dennoch ist es ein echt gutes DLC, was man auch mal gespielt haben könnte, weil mehr ist das, Assassin's Creed 4 ist super. Dann gab es ein Game im selben Jahr, das kenne ich nicht mal, Assassin's Creed Pirates. Ist anscheinend fürs Handy rausgekommen, wo man nach links und nach rechts tippen kann. Ein Traum. Ein absoluter Traum. Hast wahrscheinlich Schiffe kaputt geklickt, ja. Richtig. Gedrückt. Ist nicht mehr im App Store erhältlich und kostete anscheinend 5 Euro. Wo ich denke so, why? Ja, ich habe nicht das Gefühl, dass es jemand vermisst. Nee, ich auch nicht. Ich habe zumindest in dem vergangenen Jahr nicht gehört, bringt doch das zurück. Nein, ich auch nicht. Dann gab es aber 2014 zwei Assassin's Creeds an einem Tag. Und das war richtig strange. Die haben zwei Assassin's Creeds an einem einzigen Tag rausgehauen. Eine für die Next Gen, für die Xbox One und die PlayStation 4. Die PlayStation 4 damals und eins für die PlayStation 3. Und zwar Assassin's Creed Rogue. Das Problem daran, dadurch, dass Rogue und Unity zur selben Zeit erschienen sind, ist Rogue ziemlich untergegangen. Leider. Ja, die Leute wollten sehr, alle sehr, das Next-Gen Assassin's Creed spielen. Ja, das war dann der Fehler. Warum das vielleicht nicht die cleverste Idee war, sprechen wir gleich drüber. Reden wir erstmal über das, wie von dir richtig gesagt, sehr unterschätzte Rogue. Es ist sehr unterschätzt. Rogue ist für mich persönlich wie Assassin's Creed 4, nur mit Schnee und einer Story. Man könnte es tatsächlich so nennen. Ja, das ist darauf kann man es runterbrechen. Ich mag aber auch generell, dass es ist ja eigentlich nur ein Spin-off. Also es hat, aber es ist, ich mochte den Hauptcharakter, auch wenn ich den Namen gerade nicht drauf habe. Shay Patrick Cormack. Ja, der war richtig cool. Ja, war er auch. Der war ein Assassine, der halt nicht mehr an das Credo geglaubt hat und dann tatsächlich die Seiten gewechselt hat und Templer geworden ist. Ja, wir wollten schon immer mal aus der Sicht von dem Templer spielen. Das hatten wir ja in Teil 3 am Anfang so ein bisschen. Das haben sie mit Haytham ein bisschen angeteased damals, genau. Ja, und das haben wir dann mit Shay, haben wir das dann verwirklicht, was ich dass du halt wirklich mal gelernt hast, was bei Haytham eigentlich schon stark angedeutet wurde. dass die Templer nicht einfach von Grund auf einfach nur böse sind, weil sie böse sind, sondern weil sie einfach einen anderen Ansatz an die Probleme der Welt haben. Ja, weil die Templer das, wollen immer Ordnung ins Chaos bringen, damit die Leute in Frieden leben können, und die Assassinen wollen halt, dass die Leute in Freiheit leben für den Frieden. Und wollen halt nicht, dass die Leute halt unterdrückt werden mit quasi Ordnung. Ja, und das sind einfach nur zwei verschiedene Glaubensansätze. Der Teil spielt vor Teil 3, aber nach Black Flag. Triffst du auch rein zufällig auch Haytham. Ja. Richtig, ja, er spielt vor Teil 3, nach Black Flag. Also wie gesagt, du bist halt im Nordatlantik unterwegs während des Siebenjährigen Krieges in Nordamerika. Deshalb ist es da auch voll kalt. Du hast absolut beschissene Schleichmissionen mit einem Schiff. Mit einem Schiff schleichen, das war nicht die beste Idee, ja. Ja, war furchtbar. Dennoch, es war ein absolutes perfektes Game für mich, weil es spielte im Schnee. Und es war ja nicht nur deshalb so gut, es war halt, weil es auch nur ein Spin-off war, hat es auch die perfekte Länge gehabt. Es wollte nicht episch groß und breit sein. Nee, es war auch nicht lang. Es war, glaube ich, nur um die 12, 15 Stunden oder so. Also während du mit Teil 3 und Black Flag, das waren jeweils ja zwischen 20 und 50 Stunden, je nachdem, ob du auf 100% gespielt hast oder nicht. Und Rogue, das konntest du ja, die Story, die hast du, glaube ich, in 8 Stunden schon fertig gespielt gehabt. Oh, ich kann es dir ehrlich gesagt nicht genau sagen. Oder ich weiß noch, dass ich total überrascht war, dass es so schnell zu Ende war. Aber dadurch wird das Spiel halt nicht langweilig. Weil gute 10, also laut Google gute 10 Stunden. 10, 10 bis 11 Stunden, wenn du nur die Story machst. Ja, es ist aber, wie gesagt, du kamst da relativ angenehm durch. Ja. Und es endete doch, glaube ich, mit dem Anfang von Teil 3 in dem Opernhaus. Mit dem Anfang von Unity endet das Game. Ah, stimmt ja, so rum war es, genau. Das fand ich so ein geiler Twist, weil ich habe das erst, nachdem ich Unity durch hatte, habe ich erst den durchgespielt. Mhm. Also den erst richtig durchgespielt habe. Und war dann so am Ende so überrascht, so, oh, das ist ja nice. Das heißt, sie haben das tatsächlich mit eingearbeitet. Du hast den Vater von Arnaud Dorian getötet. Ja. Arnaud Dorian. Wodurch Arnaud automatisch zum Ubisoft-Hauptcharakter befördert wird, weil er ja wieder seine Eltern verloren hat. Richtig. Ganz kurz aber noch mal zu Rogue. Rouge. Ich finde Rogue super. Wie gesagt, das ist eins meiner Lieblingsteile, weil er so unterschätzt ist. Erstens, weil die Story halt besser ist, weil du hast ganz kurz angerissen, du arbeitest für die Assassinen, findest ein Artefakt, das Artefakt zerstört was, er sagt, ihr wusstet davon, ihr habt mir nichts gesagt, es ist eure Schuld, dass Menschen gestorben sind, mir reicht's, ich wechsle die Seiten und dann geht's los. Man trifft natürlich auch historische Figuren wie James Cook oder Benjamin Franklin, natürlich. Weil natürlich ist Ben Franklin gerade in der Kneipe, wenn man da ist, selbstverständlich. Richtig, das ist sein bester Kumpel, sein bester Saufkumpel. Und es ist ein absolut, also ich finde es wirklich, wirklich gut. Es gibt eine abgedatete Remake-Custom, kann man sich mal anschauen, wenn es ein Angebot ist, ein Zehner. Dennoch, sehr, sehr geiles Game. Es ist ein sehr schönes, wirklich, rundes wirklich Abenteuer, das kann man sich auf jeden Fall geben. Da macht man nichts falsch mit, wenn man das etwas ältere Gameplay von Assassin's Creed mag. Richtig. Und das Schöne war, an dem Tag, wo dann alle Leute aus dem Spieleladen oder Elektronikladen meines Vertrauens raus sind, wo ich das war, tatsächlich, ich bin abends echt noch zum Merkur gefahren und habe mir dann das Spiel India Special Edition gekauft für glaube ich 5 oder 10 Euro mehr und habe aber gesehen, dass alles und jeder Assassin's Creed Unity in der Hand hatte. Und eine PS4, konnte ich mir damals nicht leisten. Zu dem Zeitpunkt. Und hab dann halt gesehen, ja, schade, jetzt können die das spielen und ich kann das nicht spielen. Aber ich habe immerhin Rogue. Rogue ging dadurch unter. Am November kam dann, am November erschien dann aber auch gleichzeitig Assassin's Creed Unity. Auch einer meiner Lieblingsteile tatsächlich. In aber erst Frankreich, nach einiger Zeit tatsächlich ist es zu meiner Lieblingsteil geworden. Nachdem es gesund gepatcht wurde, ja. Als das Ding rauskam, Baby. Das war so ganz der Anfang, der große Anfang der Day-One-Patches. Oh ja, ganz kurz noch, die Zukunftssachen in Rogue war, du bist derselbe namenlose Dude-Student mit deinem iPad und läufst durch die Gegend und scannst wieder Sachen ab. Ein Traum. Und am Ende heißt es, hey, du bist jetzt bei den Assassinen oder wir bringen dich, du bist ja bei den Templern oder wir bringen dich um. So, okay. Okay. Yay, das war's. Wie gesagt, du hast ja einen Hauptcharakter erwähnt, der Arnaud Dorian. In Frankreich. Im Prinzip ist das Game, kannst du tatsächlich sagen, so ein bisschen der Mann mit der eisernen Maske? Kann man so sehen, ja. Es hat schon sowas, so ein Mann mit der eisernen Maske. Und es hat sehr, sehr viele Anleihen daran. Wie gesagt, am Anfang vom Spiel wird er halt, wie gesagt, zum Ubisoft-Hauptcharakter befördert, indem sein Vater halt ermordet wird. Und von Shay. Witzigerweise findet man Shay nie wieder. Sehr, sehr schade. Der ist dann verschwunden, genau. Der ist dann weg. Schade. Dann wird er eben von einem anderen Adligen halt aufgenommen, von Monsieur de la Serre. Und wächst natürlich zusammen mit seiner... Wie du das noch weißt? Das weiß ich, weil er am Anfang vom Spiel, also dann, der wird dann ja älter, deswegen kommt ja der Zeitsprung. Also zu der Zeit, wo du dann auch die Kontrolle komplett über ihn übernimmst und nicht nur die Rückblende spielst, wie sein Vater umgebracht wird. Ja. Und dann wird natürlich eben auch sein Ziehvater getötet, weil er darf ja keine nahen Verwandten haben, sonst ist er ja kein echter, waschechter Ubisoft-Hauptcharakter. Richtig. Und sorry, dass ich so drauf rumreite, aber es ist gefühlt bei jedem Ubisoft-Hauptcharakter so. Und wir haben gesprochen von Timo Niesner, der gute Arno. Ja, es ist Frodo, genau. Und ja. Und es hat sich mir halt, der schleicht sich dann auf die Party, auf die er nicht darf, weil er ja streng genommen ja trotzdem nur der Ziehsohn ist. Der ist ja kein echter Adliger. Und der schleicht sich dann auf die Party und dann sieht er eben seinen Ziehvater und dann schreit er halt ganz laut rum: Monsieur de la Serre! Monsieur de la Serre! Und deshalb weiß ich das bis heute. Das hat sich, wenn ich an Unity denke, habe ich genau diesen Auswurf immer noch im Kopf. Ich weiß nicht mal warum. Aber es hat sich aus irgendeinem Grund in meinen Kopf gebrannt. Ah, oh, sehr schön. Und er war ja als Kind halt mit der Tochter von seinem Ziehvater halt sehr eng befreundet, die er dann aber auch eine Weile nicht gesehen hat. Elise. Genau. Elise de la Serre. Und dann trifft er sie natürlich wieder und sie ist natürlich super hübsch. Natürlich ist sie das. Rote Haare, hallo? Und er wird natürlich im Verlauf der Geschichte zum Assassinen, findet natürlich heraus, dass seine große Liebe, die natürlich immer auch was für ihn übrig hat, natürlich auf der anderen Seite ist, bei den Templern. Und dann kriegt das Ganze auch natürlich so ein bisschen eben Romeo und Julia Vibes. Sie wollen zusammen sein, dürfen es aber nicht. Und, ist alles so ein bisschen gemischt irgendwie. So ein bisschen, also so im Prinzip die komplette französische Literatur, alles was alles in einen Würfel in einen Topf geworfen. Ganz genau. Und als es gesund gepatcht war, war das ein unglaublich lebendiger Schauplatz. Oh ja, Gott, ja. Alter, zur Zeit der französischen Revolution so viele NPCs. Du hast Dreck auf den Straßen, Leute, die sich unterhalten. Es gibt kein schöneres 3D- Paris als das. Es sieht so schön aus, finde ich. Tut es auch. Der Wahnsinn. Das war so zu der Zeit, wo Ubisoft noch richtig Ressourcen und Mühe da reingesteckt hat in Assassin's Creed. Ja. Weil ich glaube, das war das ambitionierteste Assassin's Creed, was sie je gemacht haben. Absolut. Weil wenn du mal bedenkst, wie unglaublich detailliert auch zu dem Zeitpunkt halt die Assassinen-Kluft von eben Arnaud aussah. Ich glaube, es hat nie eine Assassinen-Uniform mit mehr Schnörkeln gegeben dran. Ja, absolut. Mit mehr Buttons vor allem. Ja. Und weil du eben in der Französischen Revolution bist, hast du natürlich die ganzen französischen Adligen mit ihren ganzen Puffärmeln und noch einer Krempe dabei und noch einer Extrakrempe dabei. Das sah schon alles sehr beeindruckend aus. Also, es sieht auch heute noch legit gut aus. Ja, auch die flüssigen Bewegungen, wenn er durch ein Fenster jumpt oder so weiter. Ja, wie gesagt, das ist, glaube ich, wunderschön. Darauf haben die leider nie aufgebaut. Die sind dann, weil die Leute halt sich so aufgeregt haben, sind sie dann für den nächsten Teil, über den wir dann gleich sprechen, zur alten Engine zurück und haben die nur aufgebohrt. Ja, leider. Das hast du auch gesehen. Das merkst du aber auch direkt, der Unterschied. Vor allem, was Ubisoft nicht kann, sind Gesichter. Das haben sie noch nie gekönnt. Der einzige Teil, der lebhaftere Gesichter hat, ist eben der. Das Problem ist halt, dass... Ist eben der, weil sie zu einer anderen Engine übergegangen sind. übergehen wollten. Das war das Problem. Übergehen wollten, ja. Das Problem ist, sie hatten die Engine halt, wo das Spiel rauskam, noch null im Griff. Also null. Ist halt, ja. Ich meine, Ubisoft Games sind immer ein bisschen verbuggt, ist so ein bisschen wie bei Bethesda Spielen. Liegt aber auch daran, dass Ubisoft und Bethesda mit die größten Spielewelten überhaupt bauen. Ja. Also da will ich die beiden Spieleschmiede auch mal so ein klein bisschen in Schutz nehmen. Aber das war ja verbuggt. Unity war ja bekannt dafür, mit die Schlimmsten zu haben, dass Arnaud in Zwischensequenzen auf einmal nur noch seine Augen und seinen Mund hatte. Ist, ja, ja, oder dass er in T-Pose alle durch die Gegend geschwebt sind und ja, so weiter. Richtig. Ja, richtig. Oder dass er in jeder Ecke schwebend hängen bleibt und. Es gibt übrigens eine Möglichkeit, diese Version noch zu spielen, die komplett verbuggte Version. Wenn du Unity als Disk-Variante hast für die PlayStation 4 und du packst sie in deine PlayStation 4, ohne deine PlayStation 4 mit dem Internet verbunden zu haben, ja, dann kannst du natürlich die 1.0-Variante spielen, selbstverständlich. Kannst du die 1.0-Variante bei dem Ding noch spielen. Das heißt, du kannst dir die ganzen Bugs mal anschauen, wenn du willst. Oder gehst du auf YouTube. Das ist, glaube ich, gesünder. Und genau, das ist halt, dann haben sie das Spiel halt so gesund gepatcht, wie es ihnen möglich war. Und es waren ungefähr 25 GB mittlerweile, musstet extra runterladen, um das Spiel zu spielen. Es ist krass. Ja, ja. Total. Und dann wurde daraus ein halbwegs rundes Erlebnis. Weil an sich die Geschichte ist natürlich wie immer die gleiche. Es ist Assassin's Creed, ja. Du hast. Es ist Assassin's Creed, richtig. Du hast deinen Hauptcharakter, der natürlich seine Familie verloren hat und auf Rache sind und dann den Assassinen beitritt. Nur in Frankreich. Und, ja, ja, genau. Den Assassinen beitritt, die natürlich in der Kanalisation wohnen. Weil in Frankreich. Ja, unter einem Café natürlich, wo auch sonst. Es ist selbstverständlich, und, ja, richtig. Und natürlich geben ihnen die Assassinen natürlich eine ganz neue Lebensrichtung und einen Moralkompass und bla bla bla. Ich mochte übrigens seinen Mentor, der ihn im Gefängnis ausgebildet hat, der war ganz cool. Der war cool, ja, der war auf jeden Fall so. Die ganzen Leute, die du triffst, sind cool. Ja, ich mochte auch Elise, die war auch ziemlich cool. Elise war ziemlich cool, wenn auch, und auch süß auf ihre eigene Art und Weise. Ja, aber die ist halt genau das, was Hollywood heute falsch macht. Die ist halt eine starke, unabhängige Frau, ohne dass es aufgezwungen wirkt. Die ist einfach ein starker Charakter. Ja, die ist einfach ein cooler, starker Charakter und es ist halt. Es ist so schade, dass das heutzutage nicht mehr so ist wie damals. Dennoch, wie gesagt, Unity ist für mich einer meiner absoluten Lieblingsteile. Das ist, glaube ich, der, den ich am meisten durchgespielt habe. Ja, das ist halt das Lustige. Sowohl Rogue als auch Unity unglaublich stark unterschätzt. Ja. Beide eigentlich sehr, sehr, sehr, sehr gute Spiele. Wie gesagt, wie Stefan schon richtig gesagt hat, allein, man muss sich das Spiel einfach noch mal anmachen und sich mal vor Augen halten, wann es rauskam. Richtig, ja. Und wie unglaublich flüssig. 2014. Wie unglaublich flüssig die Animationen sind. Wenn du durch die Gassen gehst oder durch ein Haus schnell rumhastest, wenn der über alles rumklettert und wie flüssig der Parcours läuft und. Das ist Wahnsinn. Absolut. Es ist so ein wunderschönes Spiel gewesen und ich bin so schade, dass sie nicht mehr, dass sie zu der alten Engine zurückgegangen sind. Aber naja. Großer Spoiler natürlich, die Guten gewinnen, wer hätte es gedacht. Und ich weiß gar nicht mehr, nach was für ein Artefakt haben sie gesucht gehabt? War es dieses komische Schwert? Ich glaube, das war das Schwert. Ja, ja, was du ein einziges Mal benutzen kannst im Game, danach ist es wertlos. Ja, ja, und wie nach jedem Assassin's Creed, was ja ein Running Gag ist, die haben den Eden-Splitter eingesammelt. Und keiner weiß, was danach damit passiert ist. Ja, ist verschwunden. Da. Ja, genau. Das war dieses Schwert, was er halt am Schluss am Gürtel hat, weil klar hat er das. Ja, Arno hat das Schwert. Und wo ist Arno? Niemand weiß, wo Arno abgeblieben ist. Arno, ja, ist halt genau der Punkt. Es verschwindet halt in der Geschichte. Es ist halt total dämlich. Es ist komplett dämlich, ja. Es sollte damals einen Season Pass kriegen. Dadurch, dass es so verbuggt war, haben sie Leute gesagt, nee, dann lass mal weg. Wir schenken euch das DLC Dead Kings. Den habe ich nicht gespielt. Es ist ein netter Abschluss zu der eigenen Story. Spielt zwei Wochen oder einige Wochen nach dem Ende der Hauptgeschichte. Es ist nett. Kann man mal spielen. Also im Prinzip ist es eigentlich nur, Andro entscheidet sich, in Frankreich zu bleiben und kontaktiert die Bruderschaft, um das Eden-Artefakt nach Ägypten bringen zu lassen. Weil, erfahren wir ja dann noch. Ja, genau. Richtig. Und ja, Ansonsten gab es noch einen absolut nicht funktionierenden Mehrspielermodus. Ja, das sollte ein cooler Koop-Modus werden, der halt wirklich gar nicht funktioniert hat. Damit wurde es promiert, das weiß ich noch. Da gab es die ersten Trailer zu. Und der hat überhaupt nicht funktioniert, weil alles instanziert war. Ich habe das mit Freunden damals mal ausprobiert für 1-2 Missionen. Die Server waren komplette Grütze und wir haben alle gegen unsere eigenen Gegner gekämpft. Das heißt, ich sah dann einen Kumpel, der dann durch die Luft schwebte und umgehauen wurde. Und ich so, was machst du da? Ich so, ja, ich kämpfe. Gegen was? Hier ist alles tot. Nee, hier sind noch ungefähr 5 Leute. Furchtbar. Das waren halt nur, das waren natürlich dedizierte Missionen. Du konntest halt nicht die Story mit deinen Freunden spielen. Nee, es waren nur so komische Mini-Missionen, die mit der Hauptstory nichts zu tun hatten, was auch scheiße war. Ja, es ist halt einfach, keine Ahnung, es ist halt einfach schade, wenn du so im Trailer so ein bisschen anteaserst, dass du mit deinen Freunden zusammen die Story zocken kannst. Ja. Was bei Assassin's Creed, wenn wir ehrlich sind, eigentlich keinen Sinn macht, weil du bist ja immer die Ein-Mann-Armee. Ja, das ist so ein bisschen Metal Gear Solid Splinter Cell mäßig. Ja, es ist halt so. Ja, das habe ich auch so, wozu? Das ist ein kompletter Schwachsinn, braucht doch keiner. Im Zukunftstechnischen sind wir übrigens jemand, der vor einem Bildschirm hockt. Und das war's. Von irgendeiner Assassinen. Von Rebecca und von Sean kontaktiert werden. Ja, genau. Nennen die den eigentlich einfach nur Novize oder so? Ja, sie nennen dich Novize, weil du hockst vor deinem Bildschirm und yay. Who gives a shit? Ja, echt. Weiter. War furchtbar. Was ich schön fand, war als Reaktion auf den Brand von Notre Dame damals 2019 stellte Ubisoft das Spiel eine Woche lang kostenlos im Mutterladen auf Uplay bereit. Des Weiteren versprach das Unternehmen eine Spende von 500.000 Euro für den Wiederaufbau der beschädigten Kathedrale. Als Anlass dafür gab der Publisher an, dass die Entwickler sich mit ihm verbunden fühlen, weil sie das Gebäude detailliert und frei begehbar im Spiel befindet. Die haben sich echt da reingestellt, das Zeug abfotografiert und ich glaube sogar 3D gescannt. Ich habe sogar die Erlaubnis dafür. Du kannst durch den gottverdammten Notre Dame laufen von damals. Und alles sieht detailgetreu aus. Komplett rumklettern. Ja, es sieht detailgetreu aus. Es ist so, wie gesagt, wir haben es schon öfters erwähnt, es ist so ein schönes Game. Ich finde so schade, dass die da nicht auf der Engine geblieben sind und sich dann so mit weiterentwickelt haben. Nee, das Problem dass zu dem Zeitpunkt war es ja so, dass unbedingt jedes Jahr in Assassin's Creed erscheinen musste. Ja, unbedingt. Das war halt auch bescheuert, ja. Und haben sie Unity einfach auf den Markt geworfen, wie es war, obwohl es halt noch 1-2 Jahre gebraucht hätte, um so gut zu sein, wie es halt eigentlich ist. Ja. Und deshalb hat es halt nicht funktioniert und dann haben sie eben kalte Füße gekriegt. Ja, und sind irgendjemand halt hat dann gesagt, hey, das Geld, das muss raus, wir brauchen Geld. Ja, wie immer. Dann sind sie zur alten Engine zurück und das merkst du eben auch. Oh ja, das merkst du sehr stark. Das Schöne ist, der Szeneriewechsel ist auch interessant, dass du von Frankreich gehst du nach England. Weißt du, so die beiden Nationen, die sich eigentlich überhaupt nicht leiden können. Das Schöne ist ja, es gab, du konntest im Game selber, also in Unity konntest du so DNA-Dinger sammeln und warst ganz kurz im Ersten Weltkrieg, während Paris angegriffen wurde und denkst so, oh, können wir da als nächstes hin? Boah, das sieht ja richtig interessant aus. Es ist nie was draus geworden. Ja, du sitzt, glaube ich, sogar an einem MG und schießt Doppeldecker ab. Ja, es ist nie was draus geworden. Und dann bin ich heute noch piss drüber, dass da nie wieder was geworden ist. Es hieß ja früher, hey, wir werden ein Assassine in der Neuzeit, aber es ist nie was draus geworden. Schade. Naja, kann man nichts machen. Dann kam die Chronicle, vorher kamen noch die Chronicles China, vorher kam noch Assassin's Creed Chronicles China, habe ich nie gespielt. Es ist ein. Es ist eine Trilogie. Gespielt. Es gab China, India und Russia. Hast du die. Was? Ich habe China. Metroidvanias, gespielt. Oder? Nee, das ist. Ich würde es eigentlich eher so vergleichen. Eher so Castlevania-like. Also eigentlich gehst du nur so durch die Level, geradlinig. Aber du musst auch gleichzeitig in 2D schleichen, weil du im Kampf so Mano a Mano, Assassin's Creed typisch als Assassine, natürlich nicht so eine Chance hast. Okay. Das heißt, du musst die toten Winkel in den Räumen finden und die dann heimlich ausschalten. Und weil es 2D ist, hast du dann natürlich. Aber es ist halt nicht wie bei den alten Metal Gear-Teilen, dass du eine Top-Down-Ansicht hast, sondern wirklich 2D. mit Wandsprüngen mit an der Decke festhalten und so weiter. Sehr challenging, sehr interessant gemacht. Die Hauptcharakterin in China ist tatsächlich auch eine Schülerin von Ezio gewesen. Oh, das war die bestimmt, die am Ende von diesem Film dann noch kennengelernt hat. Das könnte sein. Und ich habe das, glaube ich, bis zur Hälfte gespielt oder so, weil es am Schluss dann doch sehr, sehr knackig wurde. Okay. Und ich zu dem Zeitpunkt noch nicht so challenging Games gespielt habe. Ja, ich war zu sehr das normale Assassin's Creed gewöhnt, dass ich einfach wie ein heißes Messer durch Butter gehe, wenn ich mit gegen Gegner kämpfe. Aha. Und Challenge, wofür brauche ich Challenge? Das war so, glaube ich, ein Jahr, bevor ich halt in die Souls-Reihe reingerutscht bin. Und aus mir ein ganz anderer Gamer wurde. Und aber an sich der Ansatz und auch wie es inszeniert ist, eigentlich ziemlich cool. Kann man, also wenn man Bock auf sowas hat, kann man sich das definitiv anschauen. Die sind schon recht kompetent gemacht, aber ich habe, wie gesagt, nur China gespielt. Aber da die es alle gibt China, India und Russia. Genau, aber die sind ja alle zum gleichen Zeitpunkt entwickelt worden, also werden die alle eine sehr ähnliche Qualität haben. Ich glaube auch, ja. Und wie gesagt, wenn man auf 2D, wenn man mal das 2D-Stealth-Spiel zocken will, sollte man sich das mal anschauen. Definitiv. Wenn man sich dann wieder der Hauptreihe widmen möchte, kann man sich danach Syndicate anschauen, weil ich finde Syndicate auch sehr gut, auch sehr unterschätzt. Das ist auch so ein Game, wovon kein Mensch mehr redet, irgendwie. Das ist, kam raus, es war draußen und danach verschwand. Nein, das Problem war, es kam eben genau, wo die Leute mit Rogue und Unity einfach langsam Assassin's Creed müde wurden. Ja, das stimmt. Weil das stimmt, zu leider. Denen gehörte tatsächlich auch ich. Ich hatte Rogue komplett durchgespielt und ich hatte Unity, keine Ahnung, das erste Drittel, glaube ich, gespielt, vielleicht zur Hälfte, und hatte da schon fast schon keine Lust mehr. Wie gesagt, ich hatte gerade das Rogue durchgespielt und ein Jahr vorher habe ich ja Black Flag durchgespielt und irgendwann ist er, ich brauche was anderes, ja. Und dann kam halt Syndicate raus, ich habe es mir natürlich gekauft, weil Assassin's Creed, natürlich habe ich es mir gekauft, und irgendwie war es dann so, obwohl es auch wieder ein gutes Spiel war, aber erstens, du hast gemerkt, dass es in der alten Engine wieder war. Es lief nicht mehr so flüssig. Und aus irgendeinem Grund haben sie versucht, da so den britischen Humor mit reinzubringen, was meiner Meinung nach nicht so gut funktioniert hat. Weil ich halt, wie ist er? Jacob, glaube ich, ne? Jacob und Evie Fry hießen die beiden doch, glaube ich. Du hast so zwei Geschwister gespielt. Ja, die Fry-Zwillinge, ja, richtig. Und der hat die ganze Zeit immer so einen blöden One-Liner gehabt, egal was ist. Weil hier ja, ist ich muss, so, keine Ahnung, du bist am Anfang auf einen Zug und dann fällt er den Zug runter und dann sagt er, es ist so, dann sagt er, glaube ich, das nächste Mal gehe ich zu Fuß oder sowas. Ja, und denkst so, ja, haha, witzig. Yay, Marvel-Humor. Genau, aber wirklich, zu jeder, gerade Jacob, weil Jacob ist ja der Impulsive von den beiden. Der ist ja mehr der Hau drauf und der einfach hier geradlinig mit dem Kopf durch die Wand alles erledigen möchte, während seine Schwester immer noch versucht hat, den Assassinen-Kodex aufrechtzuerhalten. Und natürlich sind ihre Eltern tot, wer hätte es auch gedacht. Und dann landen die halt in London. Oder war es Londinium? Nee, es hieß schon London, oder? Es hieß schon London, ja, richtig. Und da bauen sie halt einfach ihre eigene Gang auf. London. Ja, schon. Aber da bauen sie halt ihre eigene Gang aufbauen. Das ist deren. Also Jacob will seine Peaky Blinders-Geschichte durchziehen, genau. Ja, und Evie macht halt einfach mit. Ich habe tatsächlich nur, wenn ich die Möglichkeit hatte, du konntest wählen zwischen in der Open World zwischen Evie und Jacob. Ich habe nur Evie gespielt. Fuck Jacob. Nur wenn ich musste in den Missionen, habe ich Jacob gespielt. Ja, habe ich nur Evie. Er hat sich halt so. Ist kein richtiges Wort, aber er hat sich halt so unassassinig angefühlt. Das ganze so, Game hat sich unassassinig angefühlt. Du hast die. Es sind zwei Assassinen. Die haben, glaube ich, auch beide mit einem Stock gekämpft. Er hat mit einem Stock gekämpft, sie mit einem Messer, soweit ich das noch weiß. Ich weiß es nicht mehr, aber auf jeden Fall weiß ich noch, dass sie diesen komischen Gehstock hatten. Also einer von beiden auf jeden Fall. Und sehr, sehr viele Kämpfe gegen die Gegner dauerten ewig aus irgendeinem Grund, weil die Animationen sahen cool aus, wie sie Leute umgebracht wurden. Das Problem ist, sie dauerten viel zu lang. Ja, der muss ja mit dem Stock dann immer so ein Knie aufmachen, das andere Knie aufmachen, ihn dann in den Magen schlagen und ihn dann nochmal auf den Kopf schlagen. Und ich so, Das geht auch schneller, mein Freund. Meine Güte. Ja. Ich meine, du hast diese Gangschlachten gehabt. Die waren cool. Die gut gemacht waren, die auch die ersten 2-3 Male noch Spaß gemacht haben. Es wurden dann am Schluss natürlich nur zu viele, Ubisoft-typisch. Und ja. Das Lustige ist, das sind so deine schlimmsten Feinde, diese Gangs. Und wenn du gewonnen hast, ja, schließ dich doch mir an, dann ziehen die einfach eine andere Jacke an und sind dir plötzlich loyal. Ja, nee. Ja, ja. Das ist völlig bescheuert gewesen. Und hast auch hier wieder natürlich historische Leute getroffen, unter anderem Edison, glaube ich. Ja, ja, du hattest getroffen Charles Dickens, Charles Duane, Karl Marx, Königin Victoria, Arthur Conan Doyle und Florence Nightingale. Also, auf jeden Fall treffen wir die. Mhm. Ja, ja, klar, ja. Weil die zufällig laufen die ganze Zeit über den Weg. Historisch korrekt, so wie immer. Und die haben dann eben auch Edison, der dann die aus irgendeinem Grund die ganzen Gadgets für sie weiterentwickelt. Was ich geil fand war das Hauptquartier von dem gesprochen von Tommy Morgenstern übrigens, nur so nebenbei. Ja. War natürlich, dass du das wusstest. Ja, natürlich weiß ich das. Ich bin vertraglich dazu verpflichtet zu wissen, wo Tommy Morgenstern mitspricht. Stimmt. Was ich so geil fand, war der Zug, dieses Hauptquartier, der ist immer durch komplett London durchgefahren. Naja. Was ich sehr, sehr nice fand. Macht nicht viel Sinn, aber es war nett. Nee, überhaupt nicht. Ich mochte die Stadt London, ich fand das cool. Ich fand den Greifhaken fand ich geil, den du hattest, um durch die... Ja, das war sehr Batman-mäßig, ja. Ja, ja, es war sehr, sehr Steampunk-mäßig, das Game. Ja, ich fand's geil. Du hast den Batman-Grapple-Hook gehabt, wie du gerade richtig sagst. Dadurch hast du auch sehr viel schneller überall hochklettern können, was sehr angenehm war. Ich mochte die zwei Zwillinge, ich mochte Jack und Eve. Ich mochte deren Banter zwischen gegeneinander, fand ich super. Ich fand, beide sind nicht die hellsten, vor allem nicht Jacob. Aber das haben sie so schön rübergebracht. Das war das erste Assassin's Creed, was ich auf Englisch gespielt habe, weil ich die englische Sprachausgabe hören wollte. Und ich fand das so geil. Ich weiß nicht, was die Fry spielen. Dialogen. Ob die beiden auch so ein... Ich meine, die werden ja in London sehr britischen Akzent gehabt haben. Ja, ja, haben sie. Das war alles sehr, sehr britischer Akzent. Ja, ja. Ah. Das war alles sehr, sehr britisch und deswegen, das wollte ich mir halt unbedingt anhören. Aber ich fand auch, dass der so böse Bösewicht und fiese Fiesling so klischeehaft überzeichnet war wie schon lange nicht mehr. Das war halt auch das Problem. Ich glaube, die wollten testen, ob sie weiter in die Moderne gehen können. Das Problem ist, sie hatten keine historischen Bösewichter, die sie sich bedienen konnten. Also haben sie den generischen Bösi McBösewicht genommen. Das war halt das Problem. Mit seinem hochgezwirbelten Bart. Und ich bin mir nicht mehr sicher, ob er Monokel hatte oder nicht, aber es war... Ich bin mir auch nicht mehr sicher. Ja, aber es war wirklich so Bösi McBösewicht und seine bösen Bösewicht. Er ist natürlich... er ist ja Brite, also trinkt er natürlich die ganze Zeit auch seinen Tee. Ja, ja, es ist klischeehaft, ging es nicht an mehr. Es war richtig fürchterlich. Weil alle anderen Side-Charaktere, die waren völlig in Ordnung, weil alles cool. Aber ich konnte schon den Bösewicht, ich konnte mir den nicht anschauen, weil du denkst, wie gesagt, es hat nur noch der Zylinder und das Monokel gefehlt. Das war ganz fürchterlich. Ja, 100%. Das habe ich vielleicht, keine Ahnung, wirklich nur das erste Drittel gespielt. Ich habe es zu 100% durchgespielt. Die Karte, die du hattest... Ich habe alle Helix-Änderungen gemacht. Ich habe alles gemacht in dem Game. das ist mein Shit. Open World, fuck, zum Einsammeln, ich bin da. Die Karte war interessant. Du hattest so verschiedene Bereiche, wo du erst so ein paar Sachen freischalten musstest, um danach das Oberziel auszuschalten. Also so ein bisschen Assassin's Creed 1-mäßig herausfinden, wo er ist, herausfinden, was er tut und ihn dann da ausschalten. Fand ich nice. Fand ich eine ganz nette Idee. Also, wie gesagt... Es ist London, es sieht cool aus. Du kannst überall rumklettern mit dem Ding. Die zwei Geschwister finde ich persönlich es cool. Story ist so lala. Der Hauptbösewicht ist einfach böse mit Bösewichten und seine bösen Bösis. Auf der Suche nach neuen Böswilligkeiten. Und du bist halt da und hältst ja auch. Ja, weil die wieder irgendeinen anderen Edensplitter suchen. Das Gleiche. Völlig bescheuert. In der Gegenwart bist du ein Assassinen-Adept aus der Ich-Perspektive. Dieser wird von der Bruderschaft beauftragt, sich in die Helix-Erinnerungen dieser zweiten Zwillinge einzuloggen und dadurch in Aufenthalt des Eden, eines Eden-Relikt zu finden. Und wo gibt's das Shit? Das war's. Eigentlich braucht man die realen Sachen fast nicht mehr erwähnen, weil es einfach nicht mehr relevant ist. Es ist einfach nur noch Sean und Rebecca sind jetzt beide Assassinen, vor allem Sean, yay, treffen auf Templer. Beide werden jedoch irgendwie gefangen genommen und einer von denen wird fast verletzt und yay, Sean und Becker sind raus und das war's dann. Ja, yay. Ein Traum. Es gab ein DLC, es gab auch wieder, das war das mit dem Season Pass, wo es wieder tausend mögliche Sachen dazu gab. Unter anderem gab es so eine Mini-Mission mit irgendjemand, aber es gab dann auch ein DLC, wo ich gewusst habe, dass es kommt. Ich sitz hier so, zocke dieses Game und denke mir so, Moment mal, wir sind im London des 18. Jahrhunderts. Das DLC mit Jack the Ripper. Ja. Und ich hatte recht. Im Herbst kam dann nämlich das DLC Jack the Ripper. Das habe ich nie gespielt, witzigerweise. Ich hab's nie gespielt. Es gibt, also man spielt eine ältere Evie, sie ist, glaube ich, ehemals Mitglied gewesen. Sie ist dann weggegangen, aber sie ist, glaube ich, zurückgekommen wegen diesem Jack the Ripper und weil angeblich ihr Bruder mit drin verwickelt ist. Um was es sich genau handelt, ich weiß es nicht. Ich habe es nie gespielt. Ich weiß nur, es ist sehr, sehr cool. Es soll sehr, sehr gut sein. Wie gesagt, ich habe es halt nie gespielt. Leider. Dennoch, ich find's cool. Ich fand's nice. Es hat Spaß gemacht. Man kann wieder auszusehen im Ersten Weltkrieg landen. Diesmal mit Lydia Frey. Mit, ich glaube, der Tochter von ihr oder so. Irgendwie sowas. Wahrscheinlich eher Enkelin, würde ich sagen. Moment. Lydia Frey ist das Enkelkind von Jacob. Jacob hat einen Sohn, der auch die Bruderschaft eingezogen worden ist. Diese heiratet und bekommt ein Kind namens Lydia Frey, geboren 1893. Auch sie wurde in der Bruderschaft aufgenommen und von ihren Großeltern geschult. Sie heiratet später einen Assassinen namens Sam Crowder, behält aber ihren Mädchennamen. Alles klar. Also sie ist im Prinzip die Enkelin von Jacob und da spielst du halt sie und musst du herausfinden, was da passiert ist in Syndicate. Why not? Why the fuck not? Es ist cool. Wie gesagt, die deutsche Lokalisierung habe ich nicht mitgekriegt. Die war völlig okay. Nichts aus. Ich meine, ich bin immer froh, Tommy Morgenstern zu hören, aber es hat so den normalen Standard der Ubisoft-Vertonungen gehalten. Es war kein Ausreißer nach unten, aber es war auch nicht überragend. Angeblich, ja, auf jeden Fall. Es gab dann, es sollte dann einen Multiplayer geben, den haben sie komplett gekippt nach dem Desaster von Unity. Hat es leider den Multiplayer komplett gestrichen. Seitdem gibt es auch keinen mehr. Seitdem ist auch keiner mehr erschienen. Es war ja auch, der Syndicate war ja generell so, da hat es einen großen Einbruch in den Verkaufszahlen gegeben. Glaube ich. Ja. Und deshalb haben sie sich dann gesagt, weißt du was, wir machen doch mal ein Jahr dazwischen Pause. Anstatt jedes Jahr eins rauszuballern. Ja, es gab ja auch einen Leak, wo es dann ins viktorianische Zeitalter gegenübergehen sollte, mit Greifhaken und so weiter, wo sie dann gesagt haben, nee, wir lassen das dann doch lieber und konzentrieren uns auf alles andere, nehmen uns ein bisschen mehr Zeit, hauen vorher noch ein furchtbares Spiel namens Identity raus, das wieder in der Ressource spielt für iOS und Android, um die Leute ein bisschen anzufixen, und lassen uns dann so 2 bis 3 Jahre Zeit und kommen dann im Jahre 2017 mit Assassin's Creed Origin raus. Das so die komplette Community gespalten hat. Und zwar in Leute, die es lieben und Leute, die es hassen. Und dazwischen gibt es nichts. Und dazwischen gibt es doch, ja gut, ein paar. Ich fand's meh. Die es halt so in der Mitte stehen davon, die sind ja so krass in der Unterzahl, dass man sie gar nicht eigentlich erwähnen müsste. Also ich stehe tatsächlich in der Unterzahl. Es ist nicht mein Favorite, aber auch nicht das Schlechteste. Ich fand's, wie sagst du so schön, also ich fand's ganz okay. ich mochte halt den Hauptcharakter nicht. Ich mag Bayek nicht. Bayek ist ein furchtbarer Hauptcharakter, absolut. Das Problem bei Bayek ist halt, er ist halt einfach nur langweilig. Weil das Problem Bayek ist dumm. Das ist ja das Problem. Erstens, er ist wirklich dämlich, weil man kann alles vor seinen Augen machen und er rafft trotzdem nicht, was passiert ist. Nope. Und auf der anderen Seite ist es, er ist halt wirklich so der erste Assassine ohne Ecken und Kanten. Er ist einfach nur Guti McGood Guy. Ja. Der ist halt einfach nur, ja, ich bin ja hier ein Magi, glaube ich, hier so ein Polizist vom Pharao. Pharao Special Forces Mitglied, ja. Richtig, und, ja. Deshalb ist er ja hier sehr stolz und sehr, ich tue nur das Richtige und ich würde niemals was Böses tun, weil ich bin ja ein Magi und ja, er war so ein bisschen Goody Mac Two Shoes. Es war halt so, sie haben auch, also jetzt spielen wir in Ägypten, in dem Teil. Es stellt sich als Prequel der Serie dar. Diesmal spielt man in der Gegenwart spielt man eine gewisse Laila Hassan. Die ist Mitglied von der Forschungsgruppe, hat ihren eigenen Animus gebaut, was man halt so tut. Ja, und, klar. Hat ihren eigenen Animus dann einfach an eine Mumie angeschlossen. Richtig. Und die zufälligerweise der Ole Bayek ist. Ja, selbstverständlich, und, weil sie hat herausgefunden, wo er liegt, weil das ja total bekannt ist, wo die Assassinen liegen. Richtig. Sie hat das Grab von Bayek und Aya gefunden. Aya ist die Frau von Bayek und die Gründer der offiziellen Assassinenbruderschaft. Ah ja, der Hoffnung, die zweite Charaktereigenschaft von Bayek ist, dass sie die ganze Zeit seine Frau begatten will. Oh ja, aber wie? Boah, ist der horny auf seine, der ist so horny auf seine Frau, meine Güte. Ich meine, ich, mein, ich kann es verstehen, aber sie sieht wunderbar aus. Ja, ist ja auch in Ordnung, aber er ist Goody Mac Good Guy und er will die ganze Zeit vögeln und das war's eigentlich. Ja, das stimmt allerdings, ja. Und naja, sie geht halt dann da rein und erlebt das Ganze dann halt. Ich und noch mochte... Und ganz wichtig noch, die wie heißt die, Laila? Die ist lesbisch. Das ist auch ganz wichtig, dass man das weiß. Ja, ja. Ich mochte Laila. Die erste Sequenz, sie telefoniert mit ihrer Freundin und sie machen noch in dem Gespräch dreimal klar, dass sie beiden zusammen sind. Das hat mich nicht gestört. Es stört halt so, mich ja auch null. Ich finde es halt nur unnötig, dass sie gefühlt dreimal sagen müssen, dass sie zusammen sind. So frei nach dem Motto, ja, ich bin lesbisch. Ja, wusstest du schon, dass ich lesbisch bin? Ja, ich weiß, dass ich lesbisch bin. Wusstest du schon, dass ich lesbisch bin? Und ich bin mir nicht also sicher, ob sie lesbisch ist. Ich brauche doch meine E-Mail, um zu schauen. Ja, ob das richtig. Stimmt. Weil du, mit wem die ins eine virtuelle, fiktive Figur ins Bett geht, kann mir doch herzlich egal sein. Auf jeden Fall, wie gesagt, ich hatte gar nichts gegen Laila. Ich fand auch tatsächlich überraschenderweise die Sachen, die sie auf ihrem Computer hatte, nicht uninteressant. Ich fand sie besser als Desmond, tatsächlich. Ich fand sie interessanter als Desmond. Sie hat auf jeden Fall ein paar lockerere Sprüche drauf gehabt. Ja. Aber an sich ist es natürlich trotzdem völlig irrelevant, weil man will ja eigentlich nur die Sachen in Ägypten machen. Richtig. Und das haben sie komplett geändert jetzt. Sie haben im Prinzip aus einem einfachen Action-Adventure-Game ein Action-Rollenspiel gemacht. Mit Leveln, mit Fähigkeiten, mit Equipment. Und wo du dich tatsächlich zu Tode spielen kannst. Dieses Spiel ist riesig. Es ist halt so krass, du spielst so den kompletten Prolog. Ja. Irgendwo da in Siwa, wo er halt herkommt. Und das kann ich mir nur merken, weil er ist ja Bayek von Siwa. Und das klingt halt wie Geralt Siwa. Von Riva. Ja. Und er sagt die ganze Zeit Siwa. Ja, ja. Siwa. Aber es klingt halt wie Geralt von Riva. Und deshalb weiß ich das noch. Auf jeden Fall machst du halt in seinem Heimatabschnitt halt die ersten Missionen und danach öffnet ja, sich halt so ganz open-world-typisch dann die Spielwelt. Und du hast halt fucking Ägypten vor dir. Du so, Weil dann scrollst du mal die Karte raus und du kannst immer weiter rausscrollen und immer weiter und immer weiter. Wie riesig ist diese scheiß Karte? Und du bist halt schon überfordert, wenn du nur die Karte halt rausscrollst. So, ja, absolut. Der Wahnsinn, wie groß du spielst. Du kannst wirklich alles machen. Du kannst auch die Scheißpyramiden von Gizeh. Gizeh. Du triffst Julius Caesar. Du triffst Kleopatra. Du triffst vor allem, wie du Kleopatra triffst. Du kommst auf irgendeine Party und das Erste, was du sagst, wer will mit mir ins Bett gehen? Ja, ja. Da ist es schon. Du wirst doch danach exekutiert, aber wer möchte mit mir ins Bett gehen? Ja. Das ist sogar einer hat sich dafür gemeldet. Ist er wirklich exekutiert worden? Ja, aber es war eine glorreiche Nacht. Ja? Why not? Ja, es stört mich ja nicht. Es ist mir am Ende des Tages auch völlig wurscht. Ganz kurzer Spoiler. Der gute Ole Bayek ist auf Rachetour unterwegs, weil sein Sohn gestorben ist, was seine Schuld war. Ganz ehrlich, es war seine Schuld. Weil du hast einen Haufen maskierter Dudes gehabt, die natürlich den Pharao verraten, was er als Magi natürlich nicht zulassen kann. Und, richtig, und haben dann ihn überwältigt, den Goody Mac Two Shoes, der eigentlich nicht überwältigt werden kann, aber haben ihn überwältigt. Ja, ja, aber es ist eine Zwischensequenz, da kann der Hauptcharakter überwältigt werden. Und Cutscene-Bullets, ich sag's immer wieder, das gefährlichste an kompletten Spielen, Cutscene-Bullets. Ja, ja, und dann will er halt heimlich einen von denen angreifen, aber natürlich schubst dann einer das Kind, also seinen Sohn, auf ihn zu. Und aus irgendeinem Grund kann der Reflexe wie ein Gott hat, das Messer nicht mehr wegziehen. Und rennt dann mit dem Messer voraus in seinen Sohn. Richtig. Und Sohn stirbt, er ist pissig, gibt anderen Leuten die Schuld. Das erst, die allererste, allererste Mission, die du machst, ist einen dieser Typen umbringen. Du weißt nicht, wer du bist, du weißt nicht, wer das ist. Du weißt nur, der Typ muss sterben. Es ist okay. I don't know who I am here. Da hat er nämlich noch lange Haare und Bart. Ja, was ich so geil finde, ist I don't know who I am here. All I know is I must kill. It's okay. Ja. Let's kill him. Weil er war schon wochenlang unterwegs anscheinend für diese Mission. Und deshalb hat er diesen langen Bart gehabt, aber kaum trifft er seine Frau, rasiert sie ihm das ab und er sieht auf einen Schlag langweilig aus. Ich habe ihn sofort den Bart wieder angeklebt. Das Lustige ist, dass die Leute sich laut genug beschwert haben, dass Ubisoft reingepatcht hat, dass du den Bart wieder dran kleben kannst. Ja, ja, du kannst den ja den Bart und ich so abkleben. Ich habe ihm den Bart direkt wieder angeklebt, weil ich das cool fand. Wie gesagt, du hast halt Sachen, die du finden kannst. Du hast jetzt Loot, den du finden kannst von Gegnern, du hast Loot in Kisten, neue Waffen, verschiedene Sachen, die du anlegen kannst, verschiedene Skills, die du lernen kannst. Es ist ein richtiges, großes, dimensionales Rollenspiel geworden. Es ist ein Loot-Rollenspiel vor allem. Es ist ein Loot-RG, kannst du sagen. Und es bringt halt überhaupt nichts, seine Waffen großartig aufzuwerten, weil im nächsten Räuberlager findest du sowieso was Stärkeres. Richtig, ja. Immer. Diese ganzen Ressourcen, die du zum Aufwerten einsammelst, die brauchst du halt einfach fucking nicht. Ja, du kannst Zeug sammeln zum Aufwerten. Weil der Loot halt daran gebunden ist, wie stark deine Ausrüstung gerade ist. Du kannst in jede Stadt rennen und 1000 Nebenmissionen machen. Du hast Entscheidungen in diesen Nebenmissionen. Du hast so dermaßen viel zu tun. Es war sehr ambitioniert, sehr, sehr gut gemacht. Es hatte eine sehr, sehr bescheuerte Collaboration mit Final Fantasy 15. Final Fantasy 15, wo du ein Schwert und für deinen Kamel, mit dem du durch die Gegend gerannt bist, was übrigens völlig bescheuert aussah, oder dein Pferd oder was auch immer, konntest du so einen Chocobo-Skin freischalten, das habe ich gemacht, und konntest du eine Waffe freischalten, die aus 2014 wird. Unglaublich dämlich. Braucht niemand, aber why not? Ich habe auch schnell mein Kamel gegen Pferd ausgetauscht, ja. Das Kamel sieht einfach nur aus, als hätte seine Beine gebrochen, weil sich die Beine so scheiße bewegen. Das ist halt so geil. Ja, das Problem ist halt das Problem bei Kamelen, die können eigentlich nicht wirklich galoppieren. Ja. Und deshalb sieht das so peinlich aus, wenn du mal schneller mit denen unterwegs bist. Es sieht so geil aus, einfach nur. Wie gesagt, ich habe das Spiel durchgespielt. Ich fand's okay. Also, ich bin so in der Mitte. Ich mag Bayek nicht, aber ich mag die Welt. Ist unglaublich detailliert und es ist tatsächlich ein wirklich, wirklich, wirklich unverbrauchtes Setting. Dadurch ist es halt die doppelt Story interessant, wenn du halt in dieser Wüste unterwegs bist und dann Vater Morganas plötzlich hast, wenn du zu lange unterwegs bist da drin. Ja. Die Pyramiden hat Stefan schon erwähnt, die total interessant sind. Die Story ist mittelmäßig, aber auch irgendwie interessant zur gleichen Zeit. Ja, sie ist interessant genug, dass ich dabei geblieben bin, um es durchzuspielen. Dass du zumindest die nächsten Missionen machst. Ja. Aber du kannst sie eben auch, wie Stefan es so gerne macht, dich komplett in den ganzen Nebenlootereien verlieren. Alter, ich hab die komplette Karte erkundet. Es war so viel zu erkunden. Es waren so viel, auf irgendwelche Sachen raufklettern und den Senu. Du hast ja noch deinen Vogel. Stimmt, ja, du hast ja deinen Drohnenvogel dabei. Wo steht Vogel? Das ist ja das erste Mal. Du hast deinen Vogel und Vogel? Der sich aber komplett ausspielen, wie eine Drohne steuert. Also du konntest. Ja, ja. Das ist ein Falke, glaube ich. Und soweit ich weiß, oder ein Adler, Falke, ja. Ein Falke oder Adler, eins von beiden. Und du kannst ihn einfach in der Luft anhalten. Ja, ja. Damit du in Ruhe abscannen kannst. Das ist eine Drohne, das ist kein Vogel. Und du kannst deinen Vogel halt über einer feindlichen Basis fliegen lassen, alle Gegner markieren. Und auch den Loot markieren, by the way. Ja. Ist halt so ein bisschen wie bei Metal Gear Solid 5, wenn du den Hund hast. Ja, schon, nur dass es nicht automatisch macht. Da musst du es tatsächlich selber reinscannen. Ja, ist auch der einzige Unterschied. Und, das ist so geil. Ruff, ruff, ruff, ruff, ruff. Ruff. So, okay, 1000 Gegner. Ich seh's. Und auf jeden Fall an sich eine coole Idee, weil du dadurch halt viel aus der Vogelperspektive auch einfach dir anschauen konntest. Weil ich zum Beispiel auch sehr schön sehen, wo dein Target ist, also dein wirkliches Target, was du killen musst, wo das ist, also welchen Schleichweg nehme ich? So habe ich das immer gesagt, welchen Schleichweg nehme ich? Und am Ende musste ich alle umbringen, weil ich entdeckt wurde. Der Klassiker, ja. Du versuchst sowieso die Route zu nehmen, wo am wenigsten Gegner sind, weil dafür kundschaftst du es ja aus. Yep. Aber bis du da an dem ruhigen Weg ankommst, sind die Wachen natürlich einmal komplett ihre Runde gelaufen. Ja, auch wieder mal. Gleichzeitig musstest du aufpassen, dass keine Bogenschützen da waren, weil die natürlich den Vogel natürlich sofort alles daran setzen, den Vogel abzuknallen. Ja. Weil es ist, wenn du eine Palastwache bist, musst du einen Vogel abschießen, der da drüber fliegt, weil der ist total verdächtig. Richtig, ganz wichtig. Ich meine, an sich, spielerisch ist es natürlich logisch, dass du halt einen Weg um die Bogenschützen herum finden sollst, um ein bisschen Herausforderung zu haben, aber für die Immersion ist es halt total bescheuert. Warum sollte die interessieren, dass da oben der Vogel lang fliegt? Ja, yeah, es ist komplett bescheuert, richtig. Wie gesagt, ich bin auf der mittelmäßigen Seite, ich fand's okay, weil sich das schlechte Sicht. Als Beschäftigungstherapie funktioniert es ganz, ganz hervorragend. Richtig. Das habe ich übrigens auch auf Englisch gespielt, weil ich zu faul war, die deutsche Synchronsprecherdateien runterzuladen. Wobei ich wirklich sagen muss, Abu Bakar Salim, unglaublich genial, wie der das gesprochen hat. Ein britischer Schauspieler und Videospielentwickler, by the way. Und unglaublich geiles Ding. Dass das das erste Mal bei Ubisoft war, dass ich die deutsche Sprachausgabe gar nicht mal so geil fand. Der hat dieses Tales of Kensara Sau gemacht, wo okay. er dieses Metroidvania, was leider völlig untergegangen ist. Das war der den Joke gebracht hat, diesmal bin ich hier nicht, um meinen toten Vater zu heulen. Jesus Christ. Der hat dieses Spiel gemacht. Der ist aber cool. Ich mag den Kerl. Die Stimme von ihm ist absolut fantastisch. Perfekt für Bayek. Absolut großartig. Die hab ich nicht auf Deutsch gehört. Felix Spieß ist der Hauptcharakter. Ich weiß nicht, wen er gesprochen hat, ehrlich gesagt. Kann ich dir jetzt auch nicht sagen. Aber wie gesagt, das war so, wenn ich so drüber nachdenke, das war so mit die mittelmäßigste Ubisoft-Synchro, die ich erlebt hatte. Er spielt Shadow the Hedgehog. Ja, ein okay. Traum. Aber in den Spielen wahrscheinlich, weil in den Filmen ist es jemand anders. Auf jeden Fall. Ja, in den Filmen ist es jemand anders. Auf jeden Fall, ich fand's mittelmäßig. Wie fandst du's? Ja, auch. Ich fand halt dieses System mit den Mercenaries sehr anstrengend. Ja, das war's, das stimmt. Für mich halt ein unglaublich unnötiges Feature. Das ist so ein bisschen wie die Polizeisterne bei GTA. Also je mehr in Anführungszeichen Scheiße du gebaut hast, desto mächtiger wurden die Söldner, die dich verfolgen. Ja, und, das war so. Das sind so, gerade am Anfang des Spiels sind es so unbesiegbare Superkrieger. Und erst später, wenn du halt ein paar Level gemacht hast, dann werden es ebenbürtige Gegner und am Schluss sind sie einfach nur noch lästig, weil du zu stark für sie bist. Ja, absolut. Es gab natürlich auch wieder kostenpflichtige DLCs. Ich habe kein einziges davon gespielt. Es gab die Verborgenen, das ist so ein leichter Aufstieg der Assassin-Bruderschaft damals. Pharaon. Es gab auch, glaube ich, noch irgendwas, wo du komplett ins Surreale mit den Göttern abgestiegen bist. Ja, weil du gestorben bist und du warst sozusagen in der Vorhölle. Und warst dann, bist dann, hast dich dann freigekämpft, dass du dann. Machst dann auf Kratos, alles klar. Ja, du hast nur Verräte besiegt, Enyashon, Ramses II. Und Tutanchamun. Gegen die durftest du dann kämpfen. Und dann natürlich. Yay. Hurra. Ich habe sie nie gespielt, ich habe keine Ahnung, wie sie sind. Weil ich habe mich tatsächlich, ich glaube, am meisten, nicht ganz am meisten beschäftigt, aber mit einem, mit dem ich mich auch sehr, sehr, sehr, sehr lang beschäftigt habe, das ist zwar der Nachfolger davon, Assassin's Creed Odyssey. Auch eins meiner absoluten Lieblinge. Ich liebe Assassin's Creed Odyssey. Ist da haben sie die Formel. Von allen Assassin's Creed Teilen, die es gibt, also von der Main-Reihe, der einzige, den ich nicht gespielt habe. Den hast du nicht Das Lustige ist, ich hab ihn, glaube ich, zu Release mir sogar gekauft, aber der ist bis heute eingeschweißt bei mir im Regal. Oh, goddammit, denn du hast was verpasst. Weil der war so gut. Der war so gut. Und ich bin heute noch du spielst zwei Charaktere. Du kannst dir aussuchen, ob du entweder Alexios spielst oder Cassandra. Dieses Spiel ist eindeutig ausgelegt auf Cassandra. Dieses Spiel ist nicht ausgelegt auf Alexios. Ja, die Entwickler haben ja auch gesagt, dass sie Alexios nur mit als spielbare Figur reingebaut haben, weil sie Angst hatten. Richtig. Dass die ganzen männlichen Spiele, ich will keine mit Titten spielen. Ja. Frauen spielen, man kriegt mal Kudis. Die sind eklig. Ich habe noch nie eine Frau gesehen. Es ist halt, also ich habe Cassandra gespielt zu 100%. Das war meine Hardcore-Lesbe. Ich bin nur mit Frauen ins Bett gestiegen in diesem Jahr. Gott, dieses Spiel war so, so fantastisch. Die deutsche Sprachausgabe, Julia Kaufmann als Cassandra. Großartig, wenn du sie mal Malacker rufen hörst. Du lachst dich kaputt. Herrlich. Und eben also Marius wirklich. Gavrilis als Alessios. Ja. Marius Gavrilis als Alessios, ja. Aber wie gesagt, Julia Kaufmann als Cassandra, großartig. Das Spiel war so fantastisch. Die Story ist super. Also du beginnst am Anfang wieder mit der Laia Hassan. Hey, ich bin da, ist das Hassan. Ich bin hier in einem Büro. Ich lege mich in diesen Animus. Ich darf wählen zwischen männlich und weiblich. Okay, das war's. Hervorragend. Nice, mehr brauche ich gar nicht. Sehr schön. du sollst diesmal die Erinnerung des Stabs von Hermes, einem weiteren Edelikt, ausfindig machen. Das ist halt das Online-Ding. Also das Zukunftsding, das war's. Ansonsten bist du auf einer abartig großen Karte unterwegs. Du bist in Griechenland. Du bist in komplett Griechenland unterwegs. Du hast scheiß viel zu tun. Du hast diesmal Sachen, mit denen du reden. Du hast Leute, mit denen du reden kannst. Ich habe Pythagoras die ganze Zeit beleidigt, weil er nur Scheiße redet. Natürlich, das super. Ist Pythagoras. Er ist verständlich, triffst du Pythagoras. Wie wir schon alle wissen, ist historisch korrekt. Ja, immer. Alles. Immer. Auf jeden Fall. Ein absolut großartiges Game. Also ich fand die Story wirklich fantastisch. Die Witze sind großartig. Du jagst einen Typen namens Dezyklop, ne? Mhm. Der Typ hat einfach nur ein Glasauge. Hat so ein richtig schlechtes Glasauge. Und du kannst dich entscheiden. Gibst du ihm das Glasauge zurück, zertrittst du es oder neben dir steht eine Ziege. Ich habe das Glasauge genommen und die Ziege ist in den Arsch geschoben. Dann. Die Szene, die hat jeder auch schon mal online gesehen und sie ist zum Schreien komisch. Love it. Also Cassandra ist wirklich ein großartig geschriebener Charakter. Absolut herrlich, absolut bescheuert. Dieses Spiel ist Ewigkeiten lang. Du kannst so viel tun. Du hast so viel zu tun. Die Story ist riesengroß. Mein einziges Problem an der Story ist, es hört einfach auf. Du besiegst, also entweder du besiegst einen Bösewicht am Ende oder nicht. Oder tust du am Ende dies, oder ich will es nicht spoilern, ja? Oder tust du am Ende dies oder tust es am Ende nicht. Und am Ende steht herzlichen Glückwunsch, ploppt was auf, herzlichen Glückwunsch, hast du das Spiel durchgespielt. Kauf den DLC. Keine Credits, nichts. 29,99 bitte für das echte Ende. So hat sich das eigentlich, das war so schlimm. Ich habe das echte Danach Ende gesehen und das ist dämlich. Das echte Ende ist einfach nur dämlich, leider. Danach kamen die DLCs dafür. Ich will nicht so viel von Odyssey spoilern, das musst du dir wirklich reinziehen, weil es ist ein großartiges Game. Also, wenn du wirklich ein Spiel brauchst, was so ungefähr 99 Stunden oder so herfahren. wenn du wirklich alles machst, natürlich. Ja, wenn überhaupt, dann spiele ich halt dann jetzt das, was wir ganz am Schluss besprechen. Ja, wie gesagt, ich find's großartig. Es gab ein paar DLCs dazu. Es gab das Vermächtnis der ersten Klinge, was in drei Teilen veröffentlicht wurde und eine absolute Scheiße ist. Dieses Spiel ist, also dieses DLC ist scheiße, das hat meinen Hauptcharakter komplett verändert. Bei urplötzlich hat sie ein Kind. Also, das ist nicht meine Cassandra. Das ist nicht meine Cassandra. Es gab ja auch eine Kontroverse, weil es ein Achievement gab, wo du dann halt das Kind gekriegt hast, stand halt dran, erwachsen werden. Und ich so, vielen Dank, Ubisoft. Dafür haben sie sich entschuldigt und haben es dann geändert. Weil das Leute ziemlich cool fanden, dass du mit Alexis zum Beispiel homosexuelle Beziehungen eingehen konntest, genauso wie mit Cassandra. Und die Leute waren halt sehr enttäuscht, als es urplötzlich hieß, ja, mein Charakter ist jetzt straight, urplötzlich. Warum? Weil, dumme Story. Weil es wie immer ist, sie hatten halt Angst, es durchzuziehen. Die Charaktere können gerne schwul sein, aber doch nicht der Hauptcharakter. Naja, das war halt völlig dumm. Und danach erschien in drei Einzelteilen das Schicksal von Atlantis, was du durch komplett fucking mythologische Reiche in Griechenlands gerannt bist und Sachen eingesammelt hast. Und am Ende musst du gegen Poseidon kämpfen. Die habe ich nie angerührt, weil da war ich so, ich hatte das Hauptspiel durch, ich hatte die drei DLCs durch. Das ist ja dann. Das ist halt so dieses, in den DLCs drehen sie halt voll frei, während sie in den Hauptspielen zumindest in irgendeiner Form versuchen, realistisch zu sein. Ja, auch wenn du in Odyssey tatsächlich auch in manchen Bossfights hattest du auch gegen mystische Sachen gekämpft, weil es ist Griechenland. Because why not? Ja, aber da müssen ja in den DLCs müssen ja voll freigedreht haben. Haben sie, ja, völlig. Kämpfst gegen Hades und so weiter. Es ist gekloppt. Ohne Ende. Wie gesagt, ich finde es eines der besten Assassin's Creed für mich persönlich. Assassin's Creed, weil du hast ja im Prinzip keine Klinge, sondern du hast einen abgebrochenen Speer. Dennoch würde ich tatsächlich sagen, es ist eines der besten Ubisoft RPGs, kann man sagen. Mit Assassin's Creed hat es nichts zu tun. Absolut nicht. Vielleicht so ein bisschen, aber ansonsten nicht sonderlich viel. Ich habe das geliebt, ich fand das richtig gut, ich kann es echt nur empfehlen. Ist halt das Lustige, dass ausgerechnet Black Flag und Odyssey, die beiden, die am wenigsten mit den Assassinen zu tun haben, mit die beliebtesten sind. Weirderweise, ja. Also neben Ezio, der ist ja komplett Assassin ist. Richtig. Dann haben sich die Leute wieder Zeit gelassen und dann kam dann gab es noch Assassin's Creed Rebellion, das Spiel in Spanien, das gab es nur auf Mobile, selbstverständlich gab es das nur auf Mobile, weil das mit hässlichen Chibi-Figuren Free Table, die das wie auch immer das spielt, ist selber schuld. Und danach gab es 2020, was eigentlich perfekt rauskam, weil in 2020 waren wir alle in der Pandemie-Time. Waren im Prinzip sehr, sehr viele zu Hause, deswegen ist auch der Teil dann rausgekommen, der bis heute als der erfolgreichste Assassin's Creed Teil gilt, und zwar Assassin's Creed Valhalla. Ich mochte Valhalla. Für meine Begriffe nur der erfolgreichste, A, wegen Pandemie, und B, weil es der ist, der, glaube ich, am längsten jetzt draußen ist, ohne dass ein Nachfolger kam. Ja, weil er auch ewig ging. Dieses Spiel ging ewig. Ich habe 180 Stunden gespielt in diesem, ohne Witz, ich habe 180 Stunden im Spiel gespielt und ich habe das Ende nicht gesehen. Ich habe es, glaube ich, bis zum dritten Shire in Englalaland gespielt. Und dann hatte ich irgendwie keine Lust mehr. Weil die das Ende, das war auch wieder dieses typische, hey, du hast das Spiel durchgespielt, wir patchen das Spiel zu Ende. Ist auch gerade ein Live-Service, na klasse. Und anscheinend war das Finale scheiße. Ich habe keine Ahnung. Ich habe nur bis zu dem Zeitpunkt gespielt und das war's. Ich habe nur bis da gespielt, wo irgendwelche Brüder in dem Shire sind und du entscheiden konntest, wer da jetzt den Shire regiert. Und es war total anstrengend. Und dann hast du auch den Zeitplot in Asgard gehabt. Und es war irgendwie total strange. Es hat mich halt leider überhaupt nicht abholen können. Es war, also mit Assassin's Creed hat es noch am wenigsten zu tun, weil Valhalla ist einfach nur ein Wikinger-Game. Es ist ja nicht mal ein Wikinger-Game. Nee, es ist so, es ist, wie kann man sagen, es ist ein Action-Adventure. Du spielst irgendwie Plünderer quasi, die aber nur das Gold mitnehmen und sonst nichts. Ja. Ich will nicht spielen müssen, wie sie die ganze Zeit Unschuldige abschlachten und den Frauen Unsagbares antun, ja, das will ich gar nicht selber spielen müssen, ja. Da bestehe ich auch gar nicht drauf. Aber weder erfährst du viel über deren Religion, weil wer mal die Serie Vikings gesehen hat, weiß, dass die Religion von denen ganz schön brutal ist. Oh ja. Und dass die Plünderungen auch unendlich brutal sind und ohne Rücksicht auf alles. Ob sie sterben oder nicht. Also. Und in Valhalla, dann du darfst ja auch nur Kloster plündern, weil, warum auch immer. Und die Mönche wehren sich nicht. Ja. Das Ding ist aber, wenn du mal, keine Ahnung, einen der fliehenden Mönche abschlachtest, weil das ist ja eigentlich gegen deine Religion. Die christliche Religion ist ja nicht deine Religion als Wikinger, ja. Und dann heißt es, nein, lass das. Das gehört sich nicht. Und ich so, was? Ja, es ist wie gesagt, wir spielen die Light-Version davon. Und dann haben sie versucht, wie bei Witcher, weil das kam ja nach dem großen Witcher-Hype, noch ein eigenes Spiel reinzubauen, aber es ist kein Kartenspiel, sondern ein Würfelspiel namens Urlurk, ja? Ja, ich habe das gehasst, dieses Urlurk. Und das ist ganz nett gewesen. Ich habe es auch immer wieder ein bisschen gespielt. Es war nett, aber hat nicht halb den Suchtfaktor von Gwent gehabt, meiner Meinung nach. Und du konntest Wettsaufen, was ich viel lustiger fand. Ja, das Wettsaufen fand ich auch cool, ja. Und aus irgendeinem strangen Grund kannst du die ganze Zeit das Geschlecht wechseln, wenn dir danach ist. Es kam so. Also, zukunftstechnisch ist es, wir sind wieder diese Layla. Wir sind jetzt in irgendeiner Hütte in was weiß ich wo. Mit Sean und mit Rebecca. Haben die beiden irgendwie nicht tot zu kriegen sind, ja. Nee, haben den Stab gefunden aus dem DLC vom letzten Teil, den dir Cassandra in die Hand gedrückt hat. By the way. Die hat noch gelebt, aber der Stab hat sie irgendwie unsterblich gemacht. Ich dachte, du wolltest das nicht spoilern. Gelebt. Ich weiß das zwar, aber ich dachte, du wolltest das nicht spoilern. Ups. Ich weiß Cassandra ist lebt noch. Ja, du weißt das, ja. Es wird, ist auch egal, auf jeden Fall hast du den Stab des Hermes. Auf jeden Fall hast du den Stab des Hermes, der korrumpiert dich langsam und du hast Eivor gefunden. Anscheinend das Skelett von Eivor und anscheinend geht die Welt unter. Angeblich. Ragnarök. Weil irgendein. Ja, genau, richtig, weil Ragnarök. Und siehe da, wir gehen. nach Valhalla. Let's go. Wir gehen nach Englerland. Wir gehen nach Englerland. Englerland. Ich finde das halt so lustig. Du fängst in Norwegen, glaube ich, an. Irgendwie sowas, ja. Wo du halt erstmal alle kennenlernst und da schon die ersten Intrigen und der ganze Quatsch stattfindet. Wo natürlich Eivor erstmal natürlich seine Eltern verliert, weil klar tut er das. Und dann brecht ihr halt irgendwann zum großen Plündern nach England auf. Und ich sage die ganze Zeit Englalaland, weil sie immer Englaland sagen. Ich nehme an, dass die Wikinger das früher gesagt haben, aber ich finde es aber trotzdem behämmert. Es ist behämmert, ja. Und danach, du triffst halt dann zufälligerweise auf zwei Assassinen, weil dein Bruder, beziehungsweise Schrägstrich bester Freund, hat die halt gefunden und er ist halt sehr fasziniert von dem, was sie erzählen. Von dem Credo, genau. Ja, und hier, wir schenken dir eine Assassinenklinge. So, cool. Und was macht Eivor? Anstatt das Ding so rumzuziehen, dreht sie das Ding um. Ihr seid nicht sehr schlau, weil das könnte euch ja den Finger abschneiden. Ich so, oh Mann. Und jetzt hast du halt eine Assassinenklinge und jetzt kannst du durch die Gegend rennen. Ja, der ihm die Klinge gegeben hat, ist dann der Hauptcharakter von einem anderen Spiel. Richtig, der Basim, richtig. Das Interessante bei Eivor ist, ich habe mal nachgeschaut, wer ist der Kanon Eivor? Weibliche Variante. Das ist der Grund. Ja, große Überraschung. Die weibliche Variante hat auch eine sehr bekannte deutsche Synchronstimme bekommen. Ehrlich? Ich weiß gar nicht mehr, wer. Ja, das ist die Jennifer Lawrence mit unterspricht. Nee. Doch. Hier Maria Kuschinski. Ich habe es auf Deutsch gespielt. Ich glaube, die heißt Maria Kuschinski oder so. Und die spricht den weiblichen Eivor. Hat halt viel mehr Kraft in der Stimme, als witzigerweise als der männliche Counterpart im Deutschen. Das heißt, wenn ich halt meine Erkundung gemacht habe, habe ich den männlichen gespielt. Maria Koschny war das. Maria Koschny, habe ich doch gesagt. Die spricht Eivor. Ja, ich habe Koschinski gesagt, aber ich habe Koschny gemeint. Ich habe den Nachnamen jetzt falsch gespeichert gehabt. Aber das ist die Sprecherin von Jennifer Lawrence. Und also von Katniss Everdeen in den Hungerspielen. Habe ich gar nicht rausgehört, weil die so. Nein, ich höre das sofort. Meine Freundin ist ein Riesenfan der Tribute von Panem und dementsprechend habe ich das schon mehr als einmal gehört. Und, okay. Aber weil ich das natürlich so gefeiert habe, weil sie eine großartige Stimme hat, habe ich in den Story-Sequenzen immer den weiblichen Eivor gehabt. Und wenn ich halt draußen. Bist dann draußen das männliche Eivor. Habe ich dann den männlichen gespielt, genau, weil ich bei den Plünderungen es irgendwie realistischer fand, dass der männliche das macht. Nicht schlecht. Ich habe es als weiblicher Eivor gespielt. Ja, war auch gut. Also gab es nichts zu meckern. Der hat wunderbar funktioniert. Ja, ich habe es als weiblicher Eivor gespielt. Fand ich cool. Ich habe auch, du hattest auch wieder Story-Entscheidungen, wo du dich wieder entscheiden konntest. Ich fand das Grün so schön in den Menüs, by the way. Dieses Grün-Blau. fand ich sehr ansprechend, dieses Türkise. Du konntest auch wieder romancen. Ich habe eiskalt Die wie Cassandra aussieht. Ich hätte eiskalt, hätte ich nicht tun sollen, aber egal, was soll's. Ich glaube, die meisten haben, als sie die Chance gesehen haben, dann Cassandra, ich meine natürlich nicht Cassandra genommen. Ja, sie sieht nicht aus wie Cassandra. Ich wette, sie hört mich. Aber sie gehört doch jemand. Das ist ja wirklich genau das gleiche Character-Model, wo ich mir so denke, ja, wenigstens eine andere Frisur geben können, ihr Deppen. Nope, es ist genau diese. Es ist das gleiche Gesicht, es ist sogar die gleiche Frisur, wo ich mir so denke, gebt ihr doch wenigstens eine andere Frisur. Ja. Dieses Spiel wurde unglaublich viel fortgesetzt. Und fortgesetzt in dem Sinne von, es gab scheiße viele DLCs, die ich hier nicht aufzählen will, weil ich keins davon gespielt habe. Ich weiß selber nicht, was in diesen DLCs passiert. Ich weiß auch nicht, dass das Einzige, was ich weiß, ist, dass du halt Excalibur finden kannst und das aus irgendeinem Grund eine Waffe von diesem ersten Volk ist. Ich hatte Odins Hammer irgendwann. Ich habe Odins Hammer gehabt und habe damit Leute verdroschen. Ich habe nur mal irgendwo in einem YouTube-Video Excalibur gesehen und das sieht halt wirklich aus wie diese Waffen dieses ersten Volkes, mit dem halt noch Desmond zu tun hatte. Ja, ja, das ist auch der Thor, der Thor's Hammer, der sieht genauso aus. Der ist auch so oder ja, Thor's Hammer oder Odins Hammer irgendwie sowas. Wie heißen die Isu-Waffen oder so? Ich hab's vergessen. Ja, ja, richtig. Und, die kannst du halt finden. Ja, und wenn du halt, ich finde das halt total dämlich. Anstatt die wie ein Badass-Mittelalterschwert aussehen zu lassen, hast du diese Leuchteschwerter und das würde mir komplett die Immersion nehmen. Ich hätte Excalibur da nie benutzt. Ja, aber wahrscheinlich sind die derzeit so out the roof, dass du es benutzen musst. Und am Ende gibt es ein Hin und Her und ein Heckmeck und urplötzlich ist die gute Layla verschwunden für immer. Leider sehr, sehr schade, weil ich mochte den Charakter eigentlich, fand ihn cool. Die hockt jetzt in einer Zwischenwelt mit einem anderen Charakter und die beiden rechnen. Mehr machen sie nicht. Fantastisch. Das ist das Einzige, was sie tun. Yay. Und dann gab es 2023, drei Jahre später, Assassin's Creed Mirage. Ich mag Mirage. Mirage fühlt sich an wie so ein Sprung zurück. Ja, gefühlt irgendwie. Ist es ja eigentlich Assassin's Creed 1.5 oder ein geupdatetes Assassin's Creed 1, nenn's wie du willst. Weil du halt wieder da so irgendwo im Orient unterwegs bist und eben mit Basim, den man halt schon in Valhalla kennengelernt hat. Ja, auch wieder mit sehr, sehr vielen berühmten Leuten, die halt auftauchen. Leute, dessen Namen ich nicht aussprechen möchte, weil ich den Namen einfach nicht aussprechen kann. Auf jeden Fall war wieder halt sehr, sehr entschlackt. Die Welt war, keine Ahnung, gefühlt nicht mal ein Drittel so groß wie die Welten der modernen Trilogie. Nein, absolut nicht. Die Welt ist nicht sonderlich groß, das Spiel ist auch nicht sonderlich lang, soweit ich noch weiß. Nee, das ging überhaupt nicht lang. Das hast du in, 15, 20 Stunden durchgespielt gehabt. Ich mochte den Hauptcharakter eigentlich. Ich mag Basim. Basim finde ich eine sehr, sehr geile, sehr, sehr coole Figur eigentlich. Auch wenn dann ein wirklich nur klar wird, wenn man Valhalla gespielt hat, weil der darauf aufbaut, weil Mirage sollte eigentlich ein DLC sein für Valhalla. Haben sie sich dann aber anders entschieden und es als vollwertiges Spiel entwickelt. Fand ich eine gute Idee. Viele Leute mochten das, weil es wieder ein Rückgang war zum alten Assassin's Creed und Das Problem war halt nur, dass dann der Story-Twist am Ende wenn man Valhalla nicht komplett gespielt hat, halt komplett mit sehr vielen Fragezeichen hat stehen lassen. Ja, ja, auf jeden Fall zu 100%. Hä? Ja, okay, von mir aus, aber what? Okay, von mir aus, but why? Und es ist sehr, sehr schön. Also ich fand die Welt, es war schön, dass man mal wieder nach Hause kommt, sozusagen, nach Bagdad. Du konntest ja sogar den Assassin's Creed 1 Filter drüber legen, dass es wieder so neblig aussah. Ja, ja, das fand ich auch cool. Ich mochte das ganze Setting, es war halt gut aufgeteilt, es hat halt wunderbar funktioniert, es war halt eben nichts groß. Es war sehr übersichtlich und deshalb konntest du das Spiel sehr entspannt runterspielen. Richtig, ja. Es war absolut super. Ich fand es auch sehr, sehr klasse. Ich hätte nichts dagegen, wenn wir Basim zum Beispiel nochmal wiedersehen würden, hätte ich auch nichts dagegen. Oder wenn es jetzt ein A-Team und ein B-Team gibt, dass es jetzt B-Team zum Beispiel jetzt nach dem Shadows rausgekommen ist, der neueste Teil, über den wir gleich auch noch ein bisschen reden werden. Streng genommen haben sie Basim ja jetzt einfach so für den Fall der Fälle einfach da stehen lassen. Den können sie ja, wenn sie wollen, können sie ihn ja jetzt jederzeit aus dem Hut zaubern. Können sie, ja. Ich hätte nichts dagegen. Ich fand's cool. Ich mochte den Twist. Ich war so, der Twist war etwas vorhersehbar. Aber nur, wenn man Basim mal von vorher kannte. Ich konnte den nicht sehen. Ja, ja. Auch wenn ich ihn nicht kannte, war es vorhersehbar, also der Twist in dem Game. Er ist sehr mittelmäßig bewertet worden, er ist aber dennoch sehr, sehr erfolgreich gewesen. Weil die Leute einfach alle dieses einfach wieder bisschen schleichen, bisschen zocken, aber nicht 200 Stunden in einem Spiel verbringen müssen. Ja, das Spiel ist 15 bis 20 Stunden lang und es ist deutlich kleiner und deutlich kürzer und das fanden viele Leute super. Ja, man konnte halt einfach mal wieder atmen und nicht einfach so, ich habe 736 Fetch-Quests noch zu erledigen. Oh ja. Ja, Gott sei Dank. Es ist halt wirklich so. Genau, wir beide mögen Mirage. Du hattest es, glaube ich, auch auf Platz Nummer 10 damals, als es rausgekommen hatte ich. Ist. Auf Ende 23. Ich fand es auch ein großartiges Game. Ich kann es auch nur jedem empfehlen. Es ist ein absolutes Also wenn man jetzt Assassin's Creed-Fan ist, natürlich absolutes Ding. Vor allem, wenn man der neueste Teil Assassin's Creed mochte. Ja, das ist richtig. Der neueste Teil, der dann nach Ewigkeiten erschienen ist. Sorry, was wolltest du noch sagen? Alles gut, passt schon. Okay, der neueste Teil, der dann nach Ewigkeiten endlich erschienen ist, nachdem er öfters verschoben wurde, ist dann Assassin's Creed Shadows. Du hast es noch nicht gespielt, ich habe schon irgendwas mit 25 Stunden drin. Oder halt da Assassin's Creed Japan, eigentlich das Setting, was alle Leute nach Teil 2 eigentlich schon immer wollten. Richtig. Jetzt hatte Ubisoft nur leider das Problem, dass ein paar Jahre vorher halt mit Ghost of Tsushima halt einfach schon Assassin's Creed Japan rausgekommen ist. Leider. Und mit Yotai dieses Jahr, was dann auch noch rauskommen wird, vermutlich das hier begraben wird. Ja, aber hallo, weil wo ich noch bei GameStop gearbeitet habe und die Leute mich gefragt haben wegen Ghost of Tsushima, habe ich immer gesagt, ja, das ist wie Assassin's Creed, nur in gut. Und dazu stehe ich auch heute noch, weil es halt alles besser gemacht hat, leider. Ich meine, ich habe Shadows noch nicht gespielt, ich will es jetzt nicht verunglimpfen. Aber es hat gefühlt alles besser gemacht, was zumindest so die moderne Trilogie in manchen Sachen halt so langatmig und anstrengend gemacht hat. Ja, absolut. Für mich persönlich, also ich habe jetzt 25 Stunden gespielt, ich habe einen Haufen Shit erledigt. Du hast auch wieder Nebenmissionen im Sinne von hey, also du hast wirklich großartige Missionen wie hey, hier sind 5 Samurai, die irgendeine Scheiße bauen, verteilt über das Land. Bitte suche sie und bringe sie um. Ne? Du erfährst doch, warum du das tust. Du hast aber auch gleichzeitig töte 100 Bösewichte auf den Teil der Karte. Hast du auch wieder. Kannst aber auch alles. Klassisch. Töte 10 Wölfe. Klassisch. Ja, töte 10 Wölfe. Töte 100 Banditen in jedem Teil der Karte dieses Games. Okay, let's go. Mach ich sowieso nebenher. Und was ich schon gesehen habe, es hat mit die schönste Katzenstreiche-Animation aller Zeiten. Hat es, ja. Es ist das schönste Assassin's Creed meines Erachtens. Es sieht wunderschön aus. Die Wettereffekte sind der Wahnsinn. Wenn ich könnte, würde ich das Spiel dauerhaft auf Schnee stellen. Kann ich aber nicht. Es hat Jahreszeiten. Jetzt müsstest du noch eine PS5 Pro haben, ja. Weil glaube ich, enhanced sogar dafür. Ja, aber es sieht auch auf der normalen PlayStation 5. Ja, ich weiß. Ich will jetzt hier auch keine Werbung für die Pro machen. Ich denke mir halt nur, scheiße, wie sieht das dann erst aus? Ja. Deshalb ärgert es mich also doppelt, was Sony versucht, mit der Pro abzuziehen. Leider, ja. Es ist ein fantastisches, also es sieht wunderschön aus. Die Wettereffekte sind genial. Das Klettern macht Fun. Die beiden Charaktere, die du spielst, Naoe und Yasuke, sind komplett unterschiedlich. Du hast Naoe als selbst trainierte Assassinen, ne? Oder nicht Assassinen, sondern halt dieser andere Begriff. Ich glaube, Shinobi. Irgendwas mit Shinobi. Und die ist selbst trainiert, das heißt, sie macht Flickflacks und so weiter. Sie oder die nehmen halt einen anderen modernen Begriff, nennen sie halt Ninja. Ja? Shinobi, richtig. Ninja, ist mehr oder weniger. Ich weiß, dass hier jetzt einige mich verhaut worden, aber ist eigentlich das Gleiche. Und du hast Yasuke als laufenden Panzer. Es ist so geil gemacht, wenn der Kerl ist so unbeholfen, wenn er irgendwo raufklebt. Dieser Kerl ist ein Muskelberg, ne? Wenn der mit seiner Klinge zuhaut, haut er Leute in zwei. Das macht er, kein Stress. Ich mag Yasuke, weil du hast am Anfang, du hast zum Beispiel ganz kleines Ding, es ist kein Spoiler. Du hast so kleine Camps, zum Beispiel mit so einer Burg, die du erobern kannst. Erobern kannst in dem Sinne von, du musst drei bis fünf so starke Typen finden, die musst du umbringen. Danach kannst du so eine Kiste öffnen und kriegst so einen speziellen Ausrüstungsgegenstand. Du hast wieder Ausrüstungsgegenstände und so weiter. Kriegst zum Beispiel einen Ausrüstungsgegenstand. Du eroberst die Kiste und schaltest im Prinzip die Kiste frei. So. Vorher habe ich das Snowy gemacht. Ich habe die Leute gesucht. Jetzt hast du keinen Adler mehr oder sowas, sondern du hast jetzt die Sicht in dir drin. Du kannst die Leute markieren. Als Snowy hast du so eine Schwarz-Weiß-Sicht. und als Jaske tust du einfach nur scannen nach den Leuten. Findest die, gehst, bin ich als Naro hingegangen, habe mich angeschlichen, habe den einen umgebracht, bin weggelaufen, habe mich so gemacht. Und als Jaske gehe ich da hin am Anfang, ziehe mein Schwert, fange an zu rennen und brech durch die erste Tür. Bring die alle um, lauf durch die nächste, brech durch die nächste Tür mit meinem Schrank und bring da alle um. Es macht so Fun. Es ist so gut. Die Story von her, von dem ich bis jetzt gespielt habe, finde ich sehr gut, finde ich sehr intriguing, macht mir auf jeden Fall Fun. Ich lehne mich sogar so weit aus dem Fenster zu sagen, das ist ganz weit oben auf der Spiele des Jahresliste bei mir. Das sage ich jetzt schon. Das lege ich mich jetzt schon mal so weit aus dem Fenster. Nach guten 25 Stunden Spielzeit, wovon ich glaube ich 18 davon verbracht habe, die Karte freizuschalten. Wie immer. Das ist verständlich. Und Scheißdreck einzusammeln. Ich finde, das tatsächlich kommt bei mir, ist bei mir jetzt schon auf der Liste von meinen absoluten Lieblings-Assassin's Creed-Teilen. Also, ich kann es klar empfehlen. Es ist ein großartiges Spiel. Es ist selbstverständlich historisch korrekt. So jedes andere Assassin's Creed auch. Ich finde es absolut großartig. Ich bin wirklich der Meinung, dieses Spiel ist sowas von genial. Ich bin gespannt, ob das irgendwann neu was dann kommt. Hex soll das heißen, das ganz Neue. Ich bin gespannt. Wenn ich tatsächlich die Assassin's Creed-Teile einteilen würde mit meinen Top 3, das mache ich jetzt einfach mal. Meine Top 3 sind tatsächlich Assassin's Creed 2, weil es ein absoluter Umschwung war und absolutes, also wie wir schon am Anfang gesagt hatten, höher kann man es eigentlich nicht machen. Es geht, also die Formel ist so geil geworden. Dieser Umschwung von 1 auf 2 war so genial. Das ist auf Platz Nummer 1 bei mir. Auf Platz Nummer 2 selbstverständlich Black Flag, weil es die Formel genommen hat, verändert hat und gemerkt hat, wir können ein geiles Piratenspiel machen. Wir brauchen ja nicht die Assassinen nicht, aber wir machen es trotzdem, damit es sich verkauft. Mhm. Das sind wir auf Platz 2 und auf Platz 3 tatsächlich Unity. Weil die Welt ist so detailverliebt und ich wünschte, sie hätten es noch mal, hätten sie einfach weiter mit der Engine gearbeitet. Das ist alles. Ansonsten kann ich auch sagen, Platz 4 Shadows bis jetzt. Was absolut genial ist. Wenn du sie einteilen würdest von dem, die du gespielt hast, würdest du sagen bei den ersten drei? Ganz oben für mich einfach die Ezio-Trilogie. Da will ich mich nicht auf einen festlegen, weil es einfach für mich eine Geschichte ist. Ja. Eine epische Geschichte. Und für mich bis heute, was das ganze Storytelling und Charaktere angeht, für mich unerreicht bei Assassin's Creed. Absolut. 100%. Platz 2, auch Black Flag, auch wenn es eigentlich kein Assassin's Creed in dem Sinne ist, aber man kommt halt in der Reihe nicht an Black Flag vorbei, das geht nicht. Ja. Keine Chance. Wenn ich jetzt so nach unserem langen Gespräch so nachdenke, würde ich auf 3 tatsächlich Rogue setzen wollen. Oh, nice. Sehr schön. Weil das ist halt so, das ist so, und danach vielleicht Mirage. Ja. Mhm. So, das ist halt so, keine Ahnung, wenn du mich morgen, übermorgen fragst, ist es halt vielleicht Mirage auf 3 und Rogue auf 4. Die sehe ich so auf einem ähnlichen Level. Aber auf 1 und 2 Ezio und eben Black Flag, ganz klar. Bei 3 bin ich leider ein bisschen unschlüssig. Aber 1 und 2 sind für mich ganz klare Meilensteine, die ich nicht missen möchte. Verstehe ich, absolut. Ja. Assassin's Creed, es wird weitergehen. Wir werden noch irgendwas, also wir werden sicher das nächste, glaube ich, Hex, dann soll es Nexus geben, VR. Was auch immer das sein soll. Es gibt ein VR-Ding, stimmt, es gab eins, Nexus VR, da hast du ein paar Sachen durchgespielt. Mit Leap of Fate und so weiter. Soll ganz nice gewesen sein, keine Ahnung, ich habe es nicht gespielt, ich besitze kein VR. Ja, gut, jetzt hat sich ja, während wir das aufnehmen, ja zufälligerweise ergeben, dass Tencent sich die Teile von Assassin's Creed gesnackt hat. Richtig, ja. Jetzt wird's interessant. Da bin ich auf die Ausrichtung einfach mal sehr, sehr gespannt. Auf jeden Fall bin ich extrem gespannt, was da noch alles passieren wird. Vielleicht kriegen wir mehr Games, weniger Games, nur Scheiß-Games. Wir werden's erst erfahren, wenn's... Das Problem ist ja eigentlich, dass die ganz, ganz großen, wichtigen Settings alle abgegrast sind. Jetzt mit Japan. Ja. Richtig, ich meine, also es gibt Hex genug Geschichten zu erzählen, um Gottes Willen, du könntest überall auf der Welt hingehen. Aber die ganz großen Sachen sind eigentlich abgehakt. Angeblich soll Hex zur Hochzeit der Hexenverfolgung im 16. Jahrhundert spielen. Das könnte interessant werden. Heiliges Römisches Reich. Warum nicht? Aber wir sind ja eine ganz andere Art von Assassin's Creed. So ist es ja nicht. Why not? Eine ganz andere Art von Assassin's Creed. Wir werden sehen, was passiert. Ja, wir werden abwarten, logisch. Richtig. Ach ja, die Gegenwart in Shadows ist, du bist ein Dingens, das eine Videosequenz kriegt. Herr Fun. That's it. Mein Vorschlag ja, wie gesagt, wäre übrigens, mach einfach Assassin's Creed, Asterix und Obelix. Spiel einfach Gallia, die gegen die Römer kämpfen. Das wäre eine Idee. Das wäre also dein Vorschlag, wenn sie sagen würden, Jürgen, mach uns doch ein neues Assassin's Creed. Ist jetzt ein bisschen bescheuert gesprochen, aber es sowas in die Richtung wäre doch mal ganz interessant eigentlich. So Gallier gegen Römer. Ja. Ja, es ist dieses eine unerschrockene Dorf. das Problem ist ja, wie ich gerade gesagt habe, an sich Zeitperioden interessante gibt es ja mehr als genug. Man könnte ja, keine Ahnung, man könnte ja nach China zum Beispiel gehen, mit den drei Reichen, was ja normalerweise immer von Dynasty Warriors abgedeckt wird. Und auch richtig gut abgedeckt wird, ja. Ja, du kannst überall hingehen, du kannst auch Geschichten mit Piraten in Shanghai erzählen. Es gibt ja genug Möglichkeiten, so ist es ja nicht. Aber ich glaube, wenn ich mich festlegen müsste, würde ich wahrscheinlich wirklich dann, keine Ahnung, irgendwas in Zeitalter der drei Reichen China vielleicht sehen wollen. Wo wir gerade sowieso schon in Asien sind. Wenn man mich fragen würde, ob ich ein neues, also was meine Idee für ein neues wäre, Zweiter Weltkrieg. Gib mir Erster oder Zweiter Weltkrieg, bitte, um Himmels Willen. Das war eine geile Idee. Wäre mal ein komplett neuer Wind, ja. Es wäre so eine geile Idee, weil ich hätte nichts dagegen mit einem britischen Soldaten oder einem französischen Soldaten oder sonst irgendwas. Ja, aber es durch ist wieder ein Shooter, wäre halt schon ein harter Bruch. Mir reicht ein Revolver. Ein Revolver, aber ansonsten mit der Klinge. Ein Revolver nur im Notfall, oder der hat nur einen 6-Schuss-Revolver oder sowas. Das reicht mir schon. Ja, das bringt dir im Krieg mit modernen Waffen aber nichts mehr. Leider ja, aber dann. Schau dir nochmal Last Samurai an und sag mir das dann nochmal. Ja, okay. wer weiß, wie sie es umsetzen? Ich wäre doch noch dafür, dass sie es machen täten. Vielleicht auch eine alternative Zukunft. Ich hätte nur einen ganz mal mehr Moderne. Oder wenn du es auf die Art machen willst, in etwas moderner, dann kannst du ja so in die Hitman-Richtung gehen. Das wäre die Idee. Hitman's Creed. Nice. Ja, genau. Agent 47's Creed. Nee, ja, aber dass du halt wirklich, die haben ja dieses Verkleidungsfeature halt sofort wieder fallen lassen nach Liberation. Ja, dass du da vielleicht auch ein bisschen mit reingehst, ohne es halt zu übertreiben. Ja, aber dann kannst du gleich Hitman spielen. Nein, darauf wollte ich ja gerade hinaus. Nicht halt eben nicht ganz so krass wie bei Hitman. Mhm. Aber dass du halt irgendwie, ich glaube, in der Moderne müsstest du halt wirklich in die Hitman-Richtung gehen. Ja, stimmt. Das ist leider wahr. Aber wie gesagt, dennoch, gib mir Weltkrieg-Szenario 1 oder 2. Am besten 1, da kann man auch ein bisschen Schwerter mit reinnehmen, das geht noch. Ja, wir haben ja gerade Indiana Jones gehabt, um Nazis zu vermöbeln. Ja, richtig. Außerdem, je mehr Nazis man verprügeln kann, umso besser. Das macht immer Spaß. Nazis hauen macht immer Fun. Das sollte ein Nationalsport sein. Oder wir spielen Assassin's Creed in Glorious Bastards, genau. Ja, das wäre dann ab 18, nicht schlecht. Wie gesagt, es ist Assassin's Creed, es wird niemals weggehen, vermutlich, es wird immer weitergehen. Ja, es ist inzwischen auch zu groß, um zu scheitern, ja. Ja, es gibt 1000 Bücher, es gibt 1000 Romane, es gibt einen Manga, es gibt allen möglichen Shit dazu. Es gibt Kurzfilme, es gibt Realverfilmungen. Übrigens, hast du den Film mal gesehen? Die Realverfilmung? Ja. Mit Fassbender? Also ich fand's ganz okay. Ich finde den besser, als er gemacht wird. Er ist halt nur extrem langatmig. Ich fand ihn absolut in Ordnung. Also ich fand nicht der schlimmste Film aller Zeiten. Ich fand ihn außerdem absolut. Ist es ja Kanon, dass der Animus eigentlich die Sprache für dich übersetzt und dass du dann das nicht untertitelte Spanisch die ganze Zeit hast, fand ich halt dämlich. Das war ein bisschen weird. Aber sehr ansonsten, viele Freiheiten genommen, wie du schon richtig sagst, man kann an dem Film nicht so viel aussetzen, dass man diesen Sicker-Effekt halt damit simuliert, dass der Körper halt mit bewegt wird, finde ich halt nicht verkehrt. Damit da ich halt fand Muscle die Änderung Memory vom Animus quasi, fand ich nicht schlimm, fand ich gut. Nee, ich finde das halt gut, dass du quasi deinen Körper so Muscle Memory gibst. Ja, das ist ja halt eigentlich eine gute Idee. Aber der Film hat sich halt zu viel Zeit für seine Storystränge gelassen. Es hat sich extrem gezogen. Ich wurde sehr müde beim Gucken. Der Film ist nicht scheiße, aber er hat auch sehr viel Potenzial nach oben gehabt. Ja. Okay. Ich würde sagen, das war's. Unser kleiner 2,5 Stunden Abstrecher von Assassin's Creed. Ja, es ist auch eine lange Spielereihe, ja. Ja, wir sind ja auch passionierte Gamer. Wir müssen ja auch unsere Gefühle zum Ausdruck bringen. Ja. Wie gesagt, wir lieben die Games. Wir hoffen, also ich persönlich hoffe, die sind niemals enden. Es macht immer wieder Spaß, da reinzuspringen, meines Erachtens. Ja, ich würde tatsächlich sagen, danke, Jürgen, dass du hier warst, um mit mir über Assassin's Creed zu quatschen. Jederzeit. Ich bin auch immer da, wenn es über gute Spiele zu sprechen geht. Selbstverständlich, dafür danke ich dir auch. Und ich verabschiede mich mit den Worten, mit denen ich immer sage, macht, was immer ihr wollt, aber immer dran denken, you can't spell assassin without ass in. Macht's gut.